Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 353. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti. Gute und Grüße. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und zugeschaltet aus dem hohen Norden der Herr Etienne. Guten Tag, King of the North. Ja, genau. Genau, so in der Art. Wir wollen reden über das Saisonabschneiden der Eintracht, vielleicht kurz über die Bayern, über ein paar Dummschwätzer, über gute Taten und vielleicht haben wir noch die ein oder andere Empfehlung für euch. Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Status zum Thema Aufkleber. Ich habe gestern weitere 70 Umschläge befüllt mit Aufklebern. Die sind jetzt auf dem Weg zu euch. Ein paar Leute stehen noch in der Liste. Die werde ich mal gucken, dass ich die nächsten Tage noch eintüte. Also von daher, da kommt noch das ein oder andere, der ein oder andere Umschlag mit Aufklebern demnächst zu euch. Habt Geduld, es dauert alles ein bisschen, die Dinger da reinzustocken. Das ist dann doch zeitaufwendiger, als ich am Anfang vielleicht gedacht habe. Ja, also von daher. Und wer noch welche will, kann sich gerne noch in die Liste eintragen. Den Link findet ihr in unseren Sendungsnotizen. Ja, und dann lasst uns doch mal über die Eintracht reden. Und bevor wir über das Spiel sprechen, was da am vergangenen Samstag stattgefunden hat, wir hatten es in der letzten Woche so ein bisschen angedeutet, was ja gut wäre, so als Stimmungsmache vor dem Spiel wäre, wenn noch so eine Vertragsverlängerung irgendwie um die Ecke kommen würde oder eine Verpflichtung. Und die Eintracht hat da mal wieder auf uns gehört und hat Donnerstag oder wann war es, Freitag? Irgendwann so um den Dreh bekannt gegeben, dass man die Kaufoption bei Filip Kostić zieht und er jetzt bis 2023 einen Vertrag hat. Ob er bleibt, ist die andere Frage. Sehr geil. Ja, das ist doch wahrscheinlich sogar günstiger jetzt, oder? War das nicht ja, so? Da hat, man hat ein bisschen den HSV, glaube ich, bedrängt, weil die brauchen dringend jetzt Geld, glaube ich, und nicht erst nächstes Jahr. Und haben sie gesagt, da kriegt er halt 1,5 weniger. Jetzt haben wir, glaube ich, statt 6,5 nur 5 Millionen, muss ich mal reinziehen, 5 Millionen für Filip Kostić, der wahrscheinlich nach dieser Saison an den 30 kratzt. Also das ist schon ein günstiger Move. Der aber auch jeden Verein an den Rande des Abstiegs bringt, wie wir vorher gelernt haben, nicht? Naja, wahrscheinlich lag es doch nicht an ihm. Liebe Grüße. Ging ja einigermaßen, würde ich sagen. Hat ganz passabel gespielt. Ja, war okay. War okay, ja. Ist auch tatsächlich, wenn man jetzt, ich will jetzt nicht schon vorgreifen auf unser Resümee, aber wenn man mal so überlegt, wessen Schenkel noch intakt waren am Ende, dann muss ich sagen, also den Schenkel-Wettkampf hat meiner Meinung nach bei uns Filip Kostić gewonnen. Also das ist eine, also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber der ist wirklich der Einzige, der auch noch bei den Bayern am Ende gegeben hat. Ja. Ja, auch noch mal bis zur Grundlinie gekommen ist, auch noch in der 80. Minute. Ja, das hat er aber auch in so vielen Spielen gemacht, wo du eigentlich ab der 90. schon dachtest, er wäre irgendwie durch und dann haut er in der 94., 95. nochmal einen Sprint vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er hin, wo du denkst so, ey Alter, du bist doch gerade schon 90 Minuten hier gelaufen, wo nimmst du die Lungen her? Also, er hat in der WM gespielt, also der rennt quasi seit dieser WM durch, das ist so unfassbar. Da hat gegen Mainz auch die Bälle in die Mitte gehasst, der ist einfach, das ist schon echt heftig, also das ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, weil du ja auf der anderen Seite siehst, Danny da Costa ist ja ähnlich geil, hat ähnlich geile Saison gespielt, zumindest was so die kämpferische Leistung betrifft. Mhm. Und selbst der konnte irgendwann nicht mehr. Der ist gegen Mainz ja fast bewusstlos geworden. Oh ja. Und Kostić irgendwie ist selbst gegen München noch gerannt. Wie er was mich aber gewundert hatte, war, dass Kostić eigentlich selten mal die meisten Kilometer gelaufen ist. Also er ist sogar schlau gelaufen. Das finde ich einfach, du merkst, er läuft nicht sinnlos. Hast manche Spieler ja gute Positionen. Als Linksaußen ist ja normalerweise auch gerade, wie ihr habt es angesprochen, die Läufe an die Rundlinie und so weiter, hat großes Potenzial, auch die meisten Kilometer zu laufen. Ist aber dann doch so gewesen, dass er tatsächlich gar nicht, war zwar mit bei den Vorderen dabei, aber man hat schon gemerkt, es war gefühlt, zumindest in meinen Augen, der am meisten gerannt ist. Auch du, Basti, hast schon eben angesprochen, da Costa auf der anderen Seite auch zumindest die Spiele, wo er noch ein bisschen Luft hatte. Aber anscheinend beide taktisch sehr schlau und nicht sinnlos gelaufen. Also hat mir sehr gut gefallen. Beide wirklich stark. Mhm. Vor allem, was wir auch nochmal. Geil, 2023 ist genial. Was du nochmal sagen musst, der hat ja nicht auf seiner Stammposition gespielt, also der wurde ja erst in dieser Saison transformiert und da hat er irgendwie gefühlt keine Eingewöhnungsphase. Also der hat jetzt irgendwie nicht, dass du denkst, oh, der war aber wackelig. Also das war schon echt beeindruckend. Ja. Kleiner Fun Fact, habe hier mal eine Statistik aufgerufen. Die laufstärksten Spieler der Saison und da sind tatsächlich Danny da Costa und Filip Kostić in den Top 10 beide, also Danny belegt Platz 8 und Kostic Platz 9 mit 369 und 368 gelaufenen Kilometern. Auf Platz 1 ist übrigens Eggestein, Maximilian Eggestein. Ah ja, okay. Krass. Krass, aber das mit Eggestein ist auch krass. Ja, auf jeden Fall eine gute Verpflichtung, gerade wie Basti schon sagte, auch zu einem taktisch sinnvollen Zeitpunkt den HSV da nochmal ein bisschen unter Druck gesetzt und gleichzeitig dann auch nochmal so ein bisschen die Motivationskeule damit vor dem Spiel ausgepackt, dass die jetzt nicht viel gebracht hat am Ende. Ist was anderes, aber der Versuch war da. Sie haben mal wieder auf uns gehört. Es ist zumindest, hat so ein bisschen diese, ja, du hast das Gefühl, wenigstens ist jetzt etwas in trockenen Tüchern, was Spieler betrifft, weil du ja das Gefühl hast, irgendwie, ich habe gerade irgendwie momentan die Befürchtung, dass vorne alle drei weggehen. So und viele Gerüchte ist, momentan grauenvoll. Genau, und da ist es wenigstens gut, dass wir uns um ihn, also den kannst du jetzt schon mal irgendwie an die Seite stellen und sagen, gut, du bist wenigstens hier. Also so, weil um ihn jetzt auch noch Gerüchte zu lesen, weil das ging ja zwischendrin rum. Ich glaube, nach dem Interspiel war das Inter-Mailand-Interesse, blablabla. Das hat sich jetzt hoffentlich erstmal erledigt, zumindest obwohl, für ein Jahr. Es gibt ja diese Gerüchte, wir reden noch über Kostic, oder? Wir reden noch über Kostic, ja. Weil es gibt ja diese Gerüchte, dass wir an diesem Linksverteidiger-Talent aus Barcelona dran sind. Weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Nein. Ich habe wie heißt er? Irgendwas mit C. Ich sag's euch sofort. Auf jeden Fall, wenn das stimmt, der hat auch einen relativ hohen Marktwert. Also auf Transfermarkt wird er jetzt mit 10 Millionen irgendwie berechnet. Okay. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, weil bei Transfermarkt, da steht natürlich auf viel Scheiße und so. Aber ich glaube, die FNP hat auch drüber berichtet. Und da ist dann halt die Frage, wenn da was dran ist, ob das nicht auch, weil die werden ja nicht irgendwie das Megatalent von Barcelona holen für die linke Abwehrseite. Ich glaube, dass da können wir sogar den Haller-Transfer mit reinpacken, falls der stattfinden sollte, wo ich mir leider irgendwie nach seinen komischen Posts sah bei Instagram-Stories und so ziemlich sicher bin. Ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht auch das System umstellt. Also, dass Kostic dann kein Linksverteidiger mehr ist, sondern dass er halt linker Außenstürmer ist, was er eigentlich ist. Also, dass du Marc Cucurella heißt er. Marc Cucurella. Okay. Also, das kann der ich mir vorstellen. Linksverteidiger? Ja. Also, Linksverteidiger, glaube ich, auch mit ordentlich Offensivrang, ist vom FC Barcelona. Ich habe ihn jetzt noch nicht wirklich groß recherchiert, aber gilt wohl als Riesentalent, 20 Jahre jung, Spanier. Aber Etienne, ist das nicht eigentlich ideal als Doppel, ich sag mal, selbst wenn wir Kostic im Endeffekt halten, so jemanden natürlich dann auch mit auf der Position zu haben. Du hast ja diese Saison gemerkt, wie problematisch es dann doch manchmal, Kostic hat das gut überspielt und hatte eigentlich durchgehend die Leistung gebracht, nur du hättest doch so gerne auch mal in den Wettbewerben ein bisschen rotiert. Dann ist er aber zu wertvoll. Also was Etienne sagt, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, wenn du den holst als Stammspieler, du kannst ja nicht irgendwie sagen, okay, Kostic, du bist ein Backup. Ich fände es natürlich geil, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass wir ein Kaliber wie Kostic als sozusagen als zweiten Anzug haben. Ja, aber momentan sehe ich noch nicht, dass wir sozusagen für die Bank Spieler. Nee, das ist klar. Hast du völlig recht, ja. Aber ey, keine Ahnung, vielleicht ist das auch wieder irgendein geiles Leihgeschäft, von dem man keine Ahnung hat. Die sind ja echt, also da habe ich auch zum ersten Mal wirklich so ein tiefen, entspanntes Vertrauen in die Chefetage, in Scouting und so weiter, dass die irgendwie schon das schlau machen. Also die haben uns schon jetzt so oft überrascht mit irgendwelchen Transfers und irgendwelchen Geschichten. Wer weiß, vielleicht kriegen sie den irgendwie günstig oder ausgeliehen. Der war jetzt von Barcelona an SD Eibar ausgeliehen für eine Saison in La Liga. Hat da auch komplett Stamm gespielt, alle Spiele fast gemacht. Also vielleicht gibt es da nochmal so einen Deal. Weiß ich nicht, kann ich jetzt alles nicht einschätzen. Ich finde es nur interessant, weil wir drüber geredet haben, dass Kostic auf jeden Fall bleibt. Warten wir es mal ab. Also ich glaube es zwar auch, aber wer weiß. Es ist momentan, irgendwie habe ich das Gefühl, ist sehr viel in der Schwebe. Es kann sein, dass echt alle bleiben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir irgendwie eine komplett neue Startelf sehen. Also es ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so ein bisschen mit abhängig davon, wie die Strategie im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison für das System ist. Also laufen wir weiterhin mit diesem 3-4-2-1 oder mit der Fünferkette im Defensiven oder geht es dann doch eher so Richtung dem 4-4-2 oder 4-3-3 und dann brauchst du ja auch da hinten wieder jemanden auf der Linksverteidigerposition. Also das ist ja dann auch noch so ein bisschen Ich glaube eher, dass Hütter umstellt. Also das ist aber nur ein Bauchgefühl. Ich glaube, das hat er jetzt ein Jahr verschoben, weil er gemerkt hat, das klappt nicht. Aber ich glaube, der macht sich bereit jetzt für die Nach-Hasebe-Zeit auch, weil der wird ja eventuell noch mal einmal so eine Saison spielen. Und ich glaube, der will eigentlich anders spielen. Ich glaube, das hast du auch am Ende der Saison gemerkt, dass er selber in diesem System dann auch keine Lösung mehr gefunden hat, als ihm komplett das zentrale Mittelfeld weggebrochen ist. Mhm. Weil so will er, glaube ich, nicht spielen. Bälle nach vorne bolzen und gucken, was passiert. Also das kann, glaube ich, nicht der Plan sein. Ich glaube, dass er dieses System, was er in Bern gespielt hat, wollte er am Anfang auch spielen, hat gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich zu früh. Da war eine WM noch dabei und ich glaube, sorry Dennis, dann war ja. diese WM fällt jetzt zum Beispiel weg. Das heißt, ich glaube, jetzt hat er Zeit und der Kader, vielleicht steht er jetzt doch nicht so früh fest, aber zumindest früher als vorher und er kennt die Spieler auch. Ich glaube, dass er es zumindest im Sommer probieren wird. Und dafür könnten ja solche Verpflichtungen sprechen, zu sagen, Kostic geht weg von dieser Position, geht nach vorne und dafür kommt ein neuer Linksverteidiger und rechts, ein ähnliches Modell. Wenn Rebic bleibt, kann Rebic auch rechts spielen und da Costa richtigen Rechtsverteidiger. Also bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ist auf jeden Fall spannend, Basti, aber du hast doch eigentlich in dem Satz schon gesagt, dadurch, dass Hasebe in der nächsten Saison eigentlich, denke ich, noch eine feste Säule sein wird und hoffentlich auch die Leistung bringen wird, weiß ich nicht, ob es nicht eher erst in der Nachfolgesaison dann wirklich dazu kommt, das System umzustellen, weil Hasebe einfach auf diese, naja, ich nenne es jetzt mal Dreier-Fünfer-Ketten-Kombination einfach unglaublich geil ist. Und ich weiß nicht, ob du das wirklich aufgibst, ihn, was machst du mit Hasebe dann? Ziehst du ihn wieder auf die Sechs vor? Ist er eigentlich, ja, verschenkt ist der falsche Ausdruck, aber gerade diese Libero-Position hinten, wo er sich ja auch in der Saison eigentlich über 90% der Spiele auch wirklich hervorragend geschlagen hat, muss man wirklich sagen, wäre es eigentlich schade, wenn du Hasebe gerade, wahrscheinlich ist es in der nächsten Saison, eine der letzten Saisons, wo er nochmal volle Leistung geben kann, da das System umzustellen. Wir haben ja auch gesehen, klar, es ist immer die Frage, was hast du an Spielerpotenzial und so Verpflichtung, es wäre richtig geil, wenn du auch ein bisschen variabel bleibst, eventuell auch mal Viererkette und auch mal Fünfer-Dreierkette spielen zu können. Genau. Ist aber halt die Frage, ist das wirklich was wir in der nächsten Saison, dieses Gegaukel, ich hoffe nicht, dass es wieder in so Spielen dann getestet wird, wo es eventuell dann auch heißt, oh ja komm, hier im DFB-Pokal erste Runde würde ich diesmal gerne mal weiterkommen und keine Experimente machen. Deshalb hoffe ich schon, dass wir irgendwie auf unserem Stammsystem aufbauen, das andere gerne eintrainieren, aber dann auch schnell switchen können. Und nur dann natürlich auch das Spielen, was gibt der Kader her, was ist da. Und du hast richtig gesagt, noch wichtiger ist eigentlich bei diesem Dreier-Fünfer-Kettensystem, was machen unsere Sechse? Was kommt da? Welche Spieler wirst du verpflichten? Kannst nicht mehr mit Rode rechnen. Fernandes, naja, sind wir mal ehrlich, war jetzt auch nicht unbedingt so prickelnd. Klar, der kann das spielen, aber toll ist es nicht. Toro, wie fit ist er? Wie kommt er rein? Es sind alles so, hoffentlich verpflichtest du auf den Stellen noch gute Positionen oder gute Spieler, besser gesagt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass du eine Saison oder zumindest eine Teilsaison auch super mit einer Dreier-Fünfer-Kette spielen kannst. Aber schauen wir mal. Ja, wird auf jeden Fall spannend da zu sehen. Aber ich glaube, das ist auch sehr stark abhängig davon, was jetzt an sonstigen Abgängen dann da noch erfolgt. Also da sind gerade so viele Gerüchte irgendwie unterwegs, das ist echt schwierig. Ja, ich lese ich das auch gar nicht mehr. Ja, sorry. Mach du, Basti. Ja, ich früher war ich einer, der hat sich das alles durchgelesen, weil ich das voll interessant fand. Und so spekulieren. Das hätte ja auch Bock gemacht, so, das ist so ein bisschen virtuell Manager spielen. Jetzt kotzt es mich einfach nur noch an. Ich lese mir das alles gar nicht mehr durch. Ich warte, bis irgendwas irgendwo offiziell steht. Ansonsten. Ist bei mir ehrlich gesagt umgekehrt. Ich freue mich immer voll auf die Sommerpause und lese immer alle Gerüchte und scoute die Spieler online und so weiter. Und bin dann fast immer enttäuscht, weil 95% davon nie irgendwie was werden und irgendwie immer dann kommt irgendein Name, von dem man noch nie was gehört hat, wie Jovic oder so. Und man ist dann erstmal so, hä, wer ist denn das jetzt? Und dann sind das voll die Krache. Also man hat ja auch null Ahnung eigentlich. Hm. Außer von den Bundesligaspielen, dann vielleicht noch ein paar namhafte Leute aus den anderen Ligen. Aber wenn dann irgendwie einer aus der zweiten portugiesischen, ein Sechser aus der zweiten portugiesischen Liga kommt, ja, da weiß doch eh keiner, wie der ist. Also weißt du, das ist so, du kannst dir dann ein YouTube-Video angucken, da sehen die alle gut aus oder auch nicht. Das kannst du nicht beurteilen. Du kannst überhaupt nicht beurteilen, wie die Gegner sind, was für Situationen da entstanden sind. Also insofern ist das eh, ja, kann man, weiß ich nicht. Und auch selbst wenn du die Spieler kennst, ich sag nur Kevin Prinz Boateng, was haben wir uns vorher überlegt? Der passt nicht vom Charakter, zu alt, zu verletzlich. Nichts davon ist eingetroffen. Also es ist eh so viel Spekulation, selbst wenn du weißt, um wen es geht. Aber Kostic ist doch das beste Beispiel. Jeder hat gesagt, was habt ihr denn da für einen Mist verpflichtet? Ja. Ja, oder Rode, wo wir auch am Anfang gesagt haben, so nach dem Motto, wir können mal froh sein, wenn er irgendwie zwei Spiele am Stück auf dem Platz steht. Ja. Also deshalb, aber ich meine, klar, also es gibt so Spieler, wenn ich zum Beispiel das Gerücht lese von Grujic, dann denke ich mir so, ja, also der wäre schon geil. Den habe ich auf dem Zettel gehabt, aber nie für realistisch gehalten. Aber finde, das ist vom Typ und von den Spielanlagen, was ich so gesehen habe, wäre das genauso einer, wie er uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen würde. Oder jetzt Max Kruse zum Beispiel mal als Beispiel zu nennen. Wobei ich das glaube, wenn Max Kruse kommt, dann glaube ich, dann geht Alea. Weil ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, ja, vielleicht geht es auch zusammen oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht. Kruse ist halt ablösefrei, das ist da halt ganz attraktiv, ne? Aber der kommt halt auch nur, wenn du ihm dafür. Klar, ordentlich monatlich Geld aufs Konto und Geld. Ja, klar, logisch. Weil ich glaube, ich habe da viel drüber geredet, auch mit, weil ich viele Werder-Fans natürlich auch um mich rum habe. Und wir haben echt überlegt, so, ja, okay, welchen Grund gibt es von Werder Bremen dann zur Eintracht zu wechseln? Und jetzt mal von der Vereinsbrille abgenommen, natürlich sind wir der viel geilere Verein, aber davon abgesehen, jetzt so finanziell weiß ich nicht, ob wir so viel mehr zahlen. Also ich glaube, er hat 3,5 Millionen verdient oder so, sagt man bei Bremen. Ob er jetzt dann so viel mehr Gehalt kriegt bei uns, weiß ich nicht. Ob jetzt Euroleague-Quali dann auch den Ausschlag gibt, innerhalb der Liga von Bremen, wo er Captain war und weiß ich nicht, zu wechseln. Also klar, da fließt dann nochmal Handgeld, da gibt es noch eine Gehaltserhöhung. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Summe der Dinge, die überhaupt dazu führt, dass das es ein Thema ist. Aber die Frage ist schon berechtigt, finde ich. Mit Wiesbaden ist das nächste Casino nicht weit. Das stimmt allerdings, ja. Aber ich weiß halt tatsächlich auch aus Quellen, die ich nicht näher nennen darf, aber dass da was dran ist. Also nicht, dass er kommt, aber dass es ein Thema ist bei ihm. Das weiß ich, aber er ist, glaube ich, einfach momentan in der sehr entspannten Situation, sich einfach mal anzugucken, was so an Angeboten reinkommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der Eintracht auch von der Eintracht auch ein Angebot vorliegt, über das er nachdenkt. Das glaube ich auch. Er ist halt aber auch schon 31, ne? Das ist jetzt so die letzte Station, der letzte Wechsel, den er wahrscheinlich auch dann machen kann. Ich denke schon, dass du hast Etienne super ausgeführt, auch was alles an Faktoren dann eine Rolle spielt. Natürlich nochmal vielleicht ein bisschen mehr verdienen, vielleicht nochmal ein ordentliches Handgeld, gerade weil es keine Ablöse gibt, vielleicht auch wir kennen ja alle diese Beratersysteme, da wird auch bestimmt der ein oder andere nochmal Geld verdienen wollen. Also es ist im Endeffekt für mich eigentlich ein Spieler, den ich sehr gerne bei der Eintracht sehen würde. Hab am Anfang auch gedacht, das ist eher unrealistisch, weil so ein bisschen die Perspektive fehlt. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie lange er noch spielen kann und auch so eine Euroleague-Quali und hoffentlich gehen wir ja davon aus, dass dann auch die Euroleague im nächsten Jahr ansteht, ist vielleicht auch nochmal was er jetzt nochmal erleben will, weil wer weiß, was in 2-3 Jahren ist und dementsprechend, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Er wird auf jeden Fall der Eintracht gut zu Bilde stehen, würde ich sagen. Ich glaube einfach, dass er auch ein Typ ist, der gerne neue Sachen macht. Und ich glaube, wenn man sieht, was die Eintracht in Europa abgerissen hat, was mit den Fans ist und dass die Spieler das auch so genossen haben, ich glaube, er ist auch ein Typ, der das auch geil finden würde. Also der hat ja jetzt in seiner Karriere nicht in den unfassbar attraktivsten Städten auch gespielt. Also der war, was war der, in Gladbach, in Freiburg, in Wolfsburg. Aber da war er jetzt noch nicht on top, aber Bremen ist jetzt auch nicht die geilste Stadt der Welt und die sind halt nicht im Europapokal, die haben ähnliche Fans, die sind halt aber trotzdem, und Dennis hat es gesagt, der ist 31, der kann sich bestimmt vorstellen, ach so 3 geile Jahre bei der Eintracht und je nachdem, was die Verantwortlichen ihm erzählen, was sie vorhaben, dann ist das auch eigentlich, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, es ist auch sein Leistungslevel, also Leverkusen wird den nicht holen, Leipzig wird den nicht holen, Dortmund wird den nicht holen, Bayern wird den nicht holen. So, was dann hast du ja nicht mehr viel. Dann kannst ja, Leverkusen weiß ich gar nicht, meinst du? Also ich weiß nicht, wenn ein Verein ist, der Kai Havertz hat, ich glaube nicht. Ich glaube, die setzen auch eher auf junge Spieler, das haben die immer gemacht. Ja, wenn er Hoffenheim bleibt. Hoffenheim war noch in der Verlosung. Ja. Und ich glaube, das, ja, das will er dann vielleicht auch nicht, weil die spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das nicht unterschätzen darf, dieser Faktor zu sagen, okay, du hast gleiche Geld, du hast gleiche Dings, aber dann hast du vielleicht diesen Spirit in der Stadt, den er jetzt mitgekriegt hat, und denkt er sich vielleicht einfach gut, in Bremen war es auch cool, kenne ich aber schon. Ich gehe jetzt auch nochmal dahin. Also, so unrealistisch, dass er zu uns kommt, finde ich es nicht. Zeigt Gott sei Dank auch, was die Eintracht für Ambitionen hat. Das ist für uns ja auch neu. Also ich weiß nicht, Etienne war ja bei uns zu Gast, als wir hier über Team Kovac geredet haben. Das waren andere Zeiten. Also da haben wir über andere Spieler nachgedacht. Da wer hätte Max Kruse nicht mal das Telefon abgenommen. Stimmt, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, er ist ja auch zu Werder Bremen gegangen und da war er noch 3 Jahre jünger. Insofern ist das schon, und Werder Bremen ist jetzt auch nicht meilenweit von uns entfernt gewesen oder so. Also ich halte es ja, schon für einen Transfer, den wir uns vermutlich leisten könnten, rein vom Finanziellen her, wenn wir das wollen und nicht zu sehr die Gehaltsstruktur innerhalb der Mannschaft zu sehr zerstören. Ich glaube halt vor allen Dingen spielerisch ist es aber auch wirklich ein Spieler, der ja genau das bringt, was uns diese Saison auch schon eigentlich gefehlt hat. Und er ist dazu auch so ein Leader-Typ, war auch Captain in Bremen, ist auch wirklich so ein, ja, so ein bisschen auch Boateng, so ein bisschen so ein Freidenker, ein bisschen auch gegen den Strom, aber einer, der auch mitreißen kann, der auch mal in die Hände klatscht und sagt, Jungs, reißt euch zusammen. Einer, der sich nicht hängen lässt, finde ich. Also mag vielleicht abseits des Platzes ein bisschen viel Flausen im Kopf haben, aber auf dem Platz habe ich ihn immer als wirklich vorbildlichen Sportler so wahrgenommen. Klar, vielleicht ist er mal mit 1 Kilo zu viel oder vielleicht auch 3 aus dem Urlaub gekommen, aber der Typ rennt und bringt Leistung. Und ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht geil fände, wenn der kommt. Ich glaube auch, was bei ihm wichtig ist, weil du hast schon angesprochen, der ist jetzt nicht dieser 0815-Profi. Ich glaube, der braucht, was für ihn wahrscheinlich wichtig ist und die Situation, in der er ist, hast du ja gesagt, der kann sich jetzt quasi aussuchen, in Anführungszeichen. Der wird schon gucken, wie er mit dem Trainer connectet. Und Hütter hat sich ja eh schon ungefragt positiv über ihn geäußert. Also ich glaube, das spielt für ihn auch eine Rolle, dass er weiß, okay, ich kann nicht in einen Verein gehen, wo ich eventuell mit dem Trainer nicht klarkomme, weil ich bin kein einfacher Typ, auch von seiner Spielweise, nicht nur vom Charakter, sondern du musst ja trotzdem, wenn du so einen Spieler hast, ein Stück weit dein System auf ihn ausrichten, weil er ist ein sehr unkonventioneller Spieler. Also der erfüllt jetzt keine strikten Aufgaben, sondern er ist genau das, was Etienne gesagt hat. Das, was Gacinovic uns diese Saison nicht gebracht hat, könnte er bringen. Der kann da ein bisschen rumwuseln, dann gibt er mal einen geilen Pass, kann aber auch selber Tore schießen. Und den kannst du als Verteidigung gar nicht so richtig greifen, weil du überhaupt gar nicht weißt, was in der Position er spielt. Also ich fänd's richtig geil, wenn er kommen würde. Hätte aber Angst. Das kommt halt drauf an, für wen. Wenn man jetzt sagt, er ist derjenige, der Haller ersetzt, das würde ich schade finden. Also das würde ich fände es geil, wenn er Gacinovic ersetzen würde. Ich wollte gerade sagen, also mein Abstoßkandidat im Gegenzug wäre dann auch tatsächlich Gacinovic, wie du schon gesagt hast. Das ist so der Spieler, wo wir eigentlich seit 2 Jahren drauf hoffen, dass er den nächsten Schritt irgendwie macht, und er macht ihn nicht. Und ja, Kruse ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber auf der Position würde ich ihn dann schon irgendwie auch sehen können. Und ich meine, wir haben mit Boateng, der war damals, als er zu uns kam, auch wenn das nur für das ein Jahr war, auch nicht der Jüngste. Also warum nicht? Das Alter sehe ich auch nicht bei ihm als das größte Problem. Das einzige Problem, was du halt bei ihm hast, wir reden hier schon, glaube ich, von 7 Millionen Handgeld oder irgendwas. Und du hast halt, wenn der Vertrag dann zu Ende ist, hast du keinen Wiederverkaufswert, wie wir es bei den anderen Spielern haben. Das ist halt die Frage, inwieweit die Eintracht da die Berechnung macht, zu sagen, okay, da nehmen wir das in Kauf, zahlen jetzt, keine Ahnung, 20 bis 25 Millionen Euro für 3 Jahre, ohne dass wir das wiederkriegen, und holen uns das irgendwie an anderer Stelle wieder, weil wir jetzt einen jungen Spieler verpflichten. Keine Ahnung, aber Etienne hat's gesagt, ich bin dieses Jahr und jetzt die letzten Monate auch schon so entspannt, war ich, was das betrifft, noch nie, weil ich keine Angst habe, dass wir komplett 4 Gurken holen, wie Bruchhagen das vielleicht gemacht hätte, sondern ich habe das Gefühl, die wissen über alle Eventualitäten, und selbst wenn es jetzt schwierig ist, weil du nicht weißt, ob du Euroleague spielst oder nicht, ich habe da größtes Vertrauen, was das betrifft, und bin sehr, sehr gespannt. Ich wäre trotzdem traurig, wenn von dieser, wir haben es letzte Woche, glaube ich, die Klasse von 2019 genannt, weil ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns lange, lange erinnern trotzdem, auch wenn die jetzt nur 7. geworden sind, dass da ganz viele gehen. Das fände ich ein bisschen schade, weil dann fängst du auch mit der, wie soll ich sagen, mit dem Liebegeben an Spieler und Identifikation fängt man auch als Fan wieder von vorne an. Also ich fände es schon geil, wenn, weiß ich nicht, Hinteregger, Haller und Rebic bleiben würden zum Beispiel. Also sozusagen, dann hast du so irgendwie Spieler, an denen du dich greifen kannst. So. Ich vermute, also ist jetzt aber auch wirklich ohne irgendwelche Insider-Informationen oder so, einfach mal so, ich glaube, dass Jovic bleibt und ja, ich glaube, dass der bleibt. Irgendwie habe ich das im Gefühl, dass der bleibt. Die, weiß nicht, die kriegen nicht die Summe, die sie gerne für ihn hätten. Er fühlt sich wohl mit Gacinovic und Kostic und vielleicht auch Rebic. Und ich glaube, dass Aller geht und vielleicht noch Endika, keine Ahnung. Und ich glaube, dass Hinteregger kommt. Ich glaube, dass die Rode holen. Ich glaube, dass die Trapp holen. Und also von denen, die jetzt da sind. Und bei Rebic sage ich 50-50. Ich sehe gerade nicht so den Markt für Rebic, ehrlich gesagt. Also nicht in. Er ist geil und ich bin froh, dass er da ist. Aber ich sehe ihn jetzt noch nicht auf einer Entwicklungsstufe, dass er so viel Kohle reinbringt. Also so diese 30, 40 Millionen für Rebic. Schwierig. Sehe ich. Also vielleicht gibt es jemanden auf der Insel oder so, den bezahlt, aber dafür hat er auch zu viel Scheiße gebaut und auch also zu oft einfach Mist gebaut, um das zu rechtfertigen. Und da fehlt ihm vielleicht noch so ein Tick. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass er bleibt. Ja, aber das ist einfach mal so. Vielleicht ich glaube, die Nummer mit Rebic war eigentlich schon sicher, dass er zu München geht, aber dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass Kovac entlassen wird. Also das ist, glaube ich, so die Situation. Da hängt er genauso in der Luft. Und ich bin aber froh, was Etienne gesagt hat, weil genauso das habe ich auch im Kopf. Ich glaube nämlich, dass Jovic zum Beispiel, der hört sich Angebote an, sagt, ja okay, kann ich mir vorstellen, kann ich vielleicht nicht ablehnen. Aber das sind dann keine Spieler, die du gegen ihren Willen hier halten musst, sondern die sagen dann, okay, schade, hat nicht geklappt, geil, ich bin trotzdem noch hier. Also das sind andere Situationen, wie als wenn Dortmund Aubameyang das verweigert hätte. Der macht dann hier im Training Stress und was weiß ich was. Ich glaube, wenn Haller, Rebic und Jovic irgendwie, wenn da Verhandlungen scheitern und die müssen dann hier bleiben, ich glaube, das ist denen dann auch recht. Dann denken die sich halt, ja cool, dann spiele ich noch ein Jahr hier und dann klappt es halt nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass das ein großer, großer Vorteil ist, wo du auch entspannt und mit Selbstbewusstsein in die Verhandlungen gehen kannst, weil du weißt zum Beispiel, Jovic, der schreit hier nicht rum, wenn es nicht klappt. Und das ist nicht immer so. Wir haben so viele Sachen gesehen, Dembélé, die dann sich da irgendwie rumstreiken, dann holen die sich eine Verletzung, bla bla bla. Das hast du, glaube ich, nicht, weil die Mannschaft sich untereinander auch zu geil findet dafür. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, der ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil du dann wirklich einfach auch aus dieser Position heraus reagieren kannst, zu sagen, ey, gut, dann geh halt. Wir wollen aber 75 Millionen, aber vorher kannst du nicht gehen und dann kriegt der Spieler es wahrscheinlich sogar gar nicht mit, sondern der Berater macht den ganzen Kram. Mhm. Und ja, ich bin da sehr, sehr, sehr entspannt. Aber eine Gefahr, Basti, die ich dabei sehe, ist dieses wunderbare Pokern und Dings, die Ablöse oder der Transfermarkt ist halt sehr lange offen. Ich habe ein bisschen Angst, dass am Ende, kurz vor Schluss, dann doch nochmal ein richtig geiles Angebot reinkommst, du im Endeffekt dann Spieler abgibst, wo du eigentlich gesagt hast, ah, okay, da bewegt sich momentan nichts, im Endeffekt Spieler verkaufst für eine geile Summe, aber auf der anderen Seite eben nicht diesen sofort, ich kaufe jetzt den und den dafür, weil eben Spieler natürlich dann auch schon, wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, viele der Verträge sind wahrscheinlich jetzt schon abgesprochen und bedienen, müssen nur noch im Endeffekt ein paar Kleinigkeiten besprochen werden. Wenn du natürlich mit Spielern planst, und ihr habt es richtig gesagt, wenn wir mit unserer guten alten Büffelherde vorne planen können, wirst du wahrscheinlich Max Kruse, keine Ahnung, vielleicht Gacinovic etc. noch raus, aber ansonsten werden so Spieler wahrscheinlich dann überhaupt nicht mehr im Fokus sein. Und Max Kruse ist jemand, der wird auch von anderen Vereinen sicherlich umworben und kann dann auch meinetwegen, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt doch im Moment kein Interesse, dann sehen wir vielleicht nächstes Jahr in Hoffenheim oder sonst wo spielen oder doch nochmal in Bremen eine Verlängerung oder einen neuen Vertrag, wo wir dann sagen, okay, wunderbar, macht ja nichts, dann kurz vor Transferperiodenende verkaufen wir dann doch im Endeffekt ein oder zwei von vorne und dann beißt du dir auf gut Deutsch in den Arsch, weil du sagst, verdammt, jetzt haben wir einen Kruse nicht, jetzt haben wir den nicht, jetzt haben wir den nicht, was machen wir jetzt? Ich hoffe, dass da einfach dieses Gedanken Spiel soweit auch geführt wird und dann auch so cool geblieben wird, auch wenn dann ein geiles Angebot auf dem Tisch liegt, zu sagen, sorry, wir haben uns jetzt ein bisschen verkalkuliert, wir haben nicht gedacht, dass da noch was kommt, weil das wäre die einzige Gefahr, wo ich sage, du verkaufst Spieler extrem gut am Ende, wirtschaftlich genial gemacht, auf der anderen Seite sportlich, gerade mit der Dreierbelastung, die du ja dann am Anfang hast, mit Euroleague-Quali und DFB-Pokal und Bundesliga, könnte ich mir vorstellen, dass das problematisch werden könnte. Deshalb, ich hoffe einfach, deshalb war ich ein bisschen geschockt, um auch nochmal zu dem Aktuellen zu kommen, oder geschockt in Anführungszeichen, dass Real ja der Deal anscheinend jetzt doch nicht so fix eingetütet war, die Eintracht angeblich jetzt 100 Millionen fordert, finde ich ein bisschen crazy, weil du natürlich Warum? Jetzt mit der Personalie und mit dem Geld nicht mehr planen kannst, oder? Warum findest du es crazy? Also, was findest du crazy? Ich finde es ein bisschen, ich habe eigentlich gedacht, der Deal wäre schon vor 6 Wochen gelaufen, dachte ich. So wurde es ja auch mit dem propagiert, Spieler, ne? Ist es ja auch so, mit dem Spieler 70 Millionen so. Oder was weiß ich, oder 60 Millionen, es verkauft, der Spieler weiß, ich gehe nach Madrid, alles in Ordnung. Und ich habe gedacht, das Geld, die rechnen jetzt mit 60 Millionen kommen rein, beziehungsweise die 20 oder 30%, die sie abgeben müssen, abgezogen. Und haben danach auch nach Spielern Ausschau gehalten, wen hole ich denn jetzt für einen Jovic? Welche Berater, welche Fänger schicke ich raus, damit sie mir die richtigen Spieler holen? Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass diese Spieler dann jetzt nicht mehr sozusagen verfolgt werden oder bei anderen Vereinen jetzt einen Vertrag machen und wir im Aber Endeffekt Dennis, da musst diese du, ganzen da kann Situation dich, ein bisschen problematisch. Vielleicht muss ich dich da ein bisschen beruhigen. Die Saison ist noch nicht lange um. Also weißt du, das ist jetzt... Ich glaube, dass die Eintracht das schon weiß. Also die Eintracht weiß ja, okay. Ich hoffe es. Die Eintracht wird der Real auch sagen, so Leute, hört mal zu, keine Ahnung, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir bis Mitte Juni, sagt ihr uns Bescheid wegen Jovic, ansonsten kümmern wir uns um andere Leute. Und das sagen die anderen Spieler. Also das, ich glaube, das haben wir doch schon alles erlebt. Also ich glaube, das, was, dieses, die Angst, die du hast, die will ich dir, glaube ich, nehmen. Also ich glaube, das ist gut. Ich glaube, dass die wissen, okay, zu sagen, ey, wir verkaufen Jovic nur für die und die Summe, macht's oder nicht? Oder das ist auch Verhandlung. Wenn Bobic sagt, er will 100, dann will er wahrscheinlich eigentlich nur 80. Also, ja. Das kennen wir alle. Ja, ich bin aber froh, dass er es so macht, weil überleg mal, was Bruchhagen gemacht hat. Ja. Die haben Trapp ein Jahr früher nach Paris gefahren, nur für 500.000 mehr als die Ausstiegsklausel ein Jahr später gewesen wäre. Ja. Also, aber ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, das Transferfenster schließt am 31. August. Ja. Wir haben Mai, Leute. Also, ja. Da wird noch eine Menge passieren. Wer weiß, wer sich noch irgendwo verletzt und oder genau. Was weiß ich. Ja. Also in 3 Monaten kann noch so viel passieren. Klar ist davor schon Euroleague-Quali und man will den Kader zusammen haben und alles. Und da wird auch sicherlich auch schon vieles passieren. Man wird nicht auf den letzten Drücker noch warten. Aber einfach nur mal, um zu zeigen, dass wir fast über 2,5 Monate jetzt theoretisch. Da hast du recht, ja. Da bin ich wirklich ganz entspannt. Und ich habe auch einfach, wie gesagt, wir haben auch einfach Kohle. Unabhängig davon, ob wir jetzt einen Büffel verkaufen oder nicht, haben wir, schätze ich mal, 50 Millionen, die wir ausgeben können. Einfach mal geschätzt. Wir wissen nicht, was mit der Salcedo-Kohle so wirklich passiert ist. Also die wurde, glaube ich, nicht komplett reinvestiert, so wie ich das gecheckt habe. Vielleicht verlassen uns auch so ein paar Spieler, wo es jetzt nicht so krass wäre wie ein Willems, de Guzman, ein Stendera. Also so Leute, die jetzt auch nicht tragende Säulen waren. Jetzt mal unabhängig davon, ob man es schade findet oder nicht, bewertet es jetzt gar nicht, aber die ein bisschen Kohle bringen. Du hast 30, 35 Millionen eingenommen durch die Euroleague. Du hast eh ein Transfervolumen mindestens von, schätze ich mal, 20 Millionen. Du bist in den Tabellenplätzen, Fernsehrängen und so weiter. Also uns geht es finanziell mega gut, ohne dass wir jetzt einen Büffel verkaufen. Wenn wir einen Büffel verkaufen, ja, Alter, ey, dann haben wir finanzielle Möglichkeiten, von denen wir in unserem Leben noch nie geträumt haben. Ja, also wenn ich überlege, dass wir bislang, glaube ich, leer 6-7 Millionen oder was hat der gekostet, ausgegeben haben, da habe ich eher Angst, dass wir gar nicht wissen, wie man Spieler scoutet in dem Bereich, weil wir da in dem Segment noch nie gefischt haben. Das sind völlig neue Teiche, wo ich nur hoffe, dass das Manga und sein Team irgendwie die Teiche auch kennen, weil die vielleicht immer nur in Teichen gefischt haben, wo... weiß ich nicht, 1 bis 10 Millionen Spieler sind und plötzlich kommen irgendwie Spieler, die und dann darf man auch nicht vergessen, die Bilder, die um die Welt gegangen sind, die Eintracht, das haben wir uns ja nicht eingebildet, so, der Hype, der entstanden ist, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt war, aber ey, wie viele Leute haben mich angelabert auf die Eintracht, mir geschrieben, mir gesagt, Alter, wäre ich gern Eintracht-Fan, was für ein geiler Verein, ich habe ohne Scheiß, ich habe Feedback für die Eintracht gekriegt, was ich mein ganzes Leben nicht gekriegt habe, nicht mal nach dem Pokalfinale, also das ist absolut krass gewesen und ich glaube auch, dass auch der ein oder andere Spieler, also wenn die Vereinsführung sagt, uns werden jetzt Spieler angeboten, die uns früher nicht angeboten wurden, das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin wirklich tiefenentspannt und ich glaube, wir werden ein paar richtig geile Transfers machen diesen Sommer. Ich will nicht enttäuscht werden und die Erwartungshaltung zu hoch schrauben, aber ich glaube, es wird ein paar richtige geile Spieler geben. Ob ich sehe das, kennen oder nicht, keine Ahnung. Ich sehe das auch so. Und was man auch nicht vergessen darf, dass Hütter in sein zweites Jahr geht. Also der war hier auch neu und der ist ja holprig gestartet. Also der hat das alles on the fly, hat er das hier installiert. Der kann jetzt auch erstmal durchatmen. Der kennt jetzt auch das Ganze. Der kennt auch die ganzen Verantwortlichen bei der Eintracht. Der kann mit Ben Manga besser sprechen. Also das ist jetzt alles. Die können jetzt erstmal chillen. Ja, der hat sich auch einen Status erarbeitet jetzt. Davor war der ja so ein bisschen, ich bin dankbar für die Chance in der Bundesliga und so weiter. Und keiner wusste, wie ist der Hütter. Jetzt kann der aber sagen, hier Leute, ihr habt gesehen, was ich mit dem Rotz, den ich mir übrig gelassen habe, das klingt jetzt böse, gemacht habe. Ich hatte keinen Einfluss. Komplettes Chaos, Trainer übernommen, lauter Leistungsspieler. So, jetzt, Leute, bin ich hier am Tisch und jetzt wird aber mal ein bisschen nach meiner Pfeife getanzt. Und er kann jetzt auch Spieler raustun, mit denen er nichts anfangen kann. Also ich glaube, dass diese Williams-Nummer auch so ein bisschen ein kleiner Fingerzeig war. So Leute, ja, ich stell den auf, ich weiß, der ist kacke, aber ich habe keinen anderen, was ist los? Also so, ich glaube nicht, dass die Eintracht nochmal mit so einem dünnen zentralen Mittelfeld in die Saison geht. Ich glaube, das wissen die Verantwortlichen. Und ich bin auch zuversichtlich. Komischerweise, das muss nicht mal heißen, dass ich erwarte, dass wir wieder uns irgendwie für Europa qualifizieren. Es kann auch sein, dass wir Zehnter werden, aber das wird aber dann nicht an der Eintracht liegen, sondern dadurch, dass die anderen vielleicht nicht mehr so kacke sind. Also muss man ja auch sagen, die Eintracht hat auch diese Saison Glück gehabt, dass gefühlt die ganze Bundesliga scheiße war. Also das war meiner Meinung nach eine der schlechtesten Saisons der letzten Jahre von allen Mannschaften, wenn man schon dabei landet, dass Eintracht die geilste Überraschung und Düsseldorf die zweitbeste war und der Rest irgendwie unter den Erwartungen geblieben ist. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir zumindest jetzt auch eine Basis aufbauen, die, wo wir partizipieren, dass man vielleicht jetzt auch mal in der Lage ist zu sagen, nee, hör mal zu, wenn du hier spielen willst, kriegst du keine Ausstiegsklausel. Lass mich in Ruhe und dein Verein kriegt auch keine Weiterbeteiligung. So einfach zu sagen, Schritt für Schritt zu sagen, okay, nächstes Jahr machen wir uns stabiler, in 2 Jahren wird es noch geiler und in 3 Jahren haben wir vielleicht wirklich eine Mannschaft, die, wenn es alles läuft, Vierter werden kann. Das ist ganz für andere mich, Verhandlungsposition. Ja, hast du völlig das recht, ist für mich ja, so der Plan, den ich im Kopf habe. Nicht, dass wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in die Champions League kommen, aber dass wir vielleicht in 3 Jahren soweit sind. Dann kommen wir, keine Ahnung, in 2 Jahren kommen wir wieder nicht in Europa League, haben dann nur diese ganz normale Bundesliga-Saison in 3 Jahren und greifen dann den 4. Platz an, wenn andere wieder schwächeln. Das kann ich mir mittlerweile durchaus vorstellen. Und allein dieser Schritt, überlebt die René, wie ich heule hier seit 3 Jahren in dem Podcast rum. Ich will so wie Gladbach sein, ich will so wie Gladbach sein. Wir sind auf dem Weg, Leute. Warte noch ein Jahr, dann will Gladbach so sein wie wir. Guck an. Genau. Zum Thema Geld. Etienne hatte es ja angedeutet. Hellmann hatte vorgestern, glaube ich, irgendwo in einem Statement gesagt, dass der erwartete Umsatz sich aktuell ohne Transfers bei mindestens 170 Millionen sowas in der Richtung bewegt. Mit Transfers würde man sogar erstmalig die 200 Millionen Euro Grenze erreichen. Sie hatten, glaube ich, auch irgendwo einen Vergleich. Das letzte Mal, als wir davor in Europa gespielt haben, hatten wir 99 Millionen an Gesamtumsatz. Also da ist schon eine ordentliche Steigerung drin. Und wir haben jetzt auch, das hat die Eintracht auch verkündet, 75.000 Mitglieder im Verein. Das ist auch eine schon gut enorme Zahl. Wie ist denn das im Bundesliga-Vergleich? Ich habe keine Ahnung. Weiß das einer? Ich glaube, Fünfter, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Fünfter, ja. Genau. Fünfter hinter, was war es? Bayern, Dortmund, Schalke. Und wer war der Vierte? Ich weiß es nicht mehr. Aber war Platz 5. Okay, cool. Also von daher auch da auf einem ordentlichen Weg nach vorne. Ja, ich hab's mal gerade rausgesucht. Bayern, Schalke, Dortmund, Gladbach, Frankfurt. Ich war mir nicht Gladbach sicher, hat 80.000, also ja, können wir auch noch catchen. Gib uns noch 4 Wochen, dann haben wir die wahrscheinlich auch noch. Ja. Spätestens, wenn es dann jetzt auch Euro-Auswärts-Dauerkarten oder Euro-Dauerkarten gibt, erhofft sich vielleicht der ein oder andere dann als Vereinsmitglied da auch noch eher irgendwie dran zu kommen. Ja. Habe ich nicht so genau verstanden. Ich kaufe mir eine Dauerkarte für die und weiß aber nicht, wie viele Spiele das sind. Das heißt, es wird eine Mischkalkulation für beide Seiten oder was? So habe ich das verstanden. Das ist so ein bisschen. Ab Achtelfinale profitiere ich und alles drunter profitiert die Eintracht so nach oder so. So habe ich das verstanden, genau. Okay. Na gut, dann habe ich es auch verstanden. Ja. Gut. Finde ich aber auch eine gute Aktion, dass sie da sagen, okay, wir haben es verstanden und wir bieten da auch noch was mit an. Ja? Vielleicht dann auch noch ein bisschen was anderes als jetzt da nur so Lotteriegeschichten. Ja gut, ist aber auch eine Lotterie. Also du hast 31.000 Dauerkartenbesitzer, die kriegen dann schon mal welche und dann bleiben noch 9.000 übrig und die sind dann auch bei jedem Spiel. Das heißt, du wirst wieder, ja, du hast dann wieder keine im freien Verkauf eigentlich. Also das ist halt, diesmal hast du es halt so, dass es nur einmal eine Lotterie gibt und die Leute gewinnen das für die ganze Saison. Also ich habe da auch schon negative Stimmen gehört. Aber ich glaube, bei sowas ist es auch, wie du es machst, ist es falsch. Wie willst du es auch machen? Ja. Kann ja nicht jeder ins Stadion. Ist halt so. Der nicht reinkommt, wird sich immer beschweren. Ja, also von daher, ich glaube, das sind halt wirklich so Dinge, wo du, wie du schon sagst, da wirst du immer Leute haben, die das halt irgendwie auch doof finden und da muss man sich, glaube ich, auch so ein Stück weit davon verabschieden, zu versuchen, das allen irgendwie recht zu machen, weil das schaffst du so oder so nicht. Ja. Gut. Nun ja, krass, wie viele neue Themen wir haben. Ich würde gerne die Sendung, wo Etienne hier war bei Team Kovac, wenn wir die parallel zu der hier abspielen würden, über was für Sachen wir hier sprechen. Da haben wir noch mit Etienne über, ja, der ist wie ein jugoslawischer Basketballtrainer. Der schreit hier an und sagt, fick die Hurensöhne. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, das so, so rede ich heutzutage nicht mehr. Ich auch nicht übrigens, liebe Grüße. Aber da haben wir noch gehofft, dass Enes Benatira den Siegtreffer gegen Mainz macht. Also Leute, so ist es. Also das ist schon was anderes. Oha, das ist echt ein Moment her. Krass eigentlich. Ja, dieser Bass von dem Laden unter mir, das regt mich gerade so auf, ich muss gleich mal da runtergehen. Und dann geh mal live in der Sendung darunter und lass mich mit dem sprechen. Genau. Weiß nicht, ob das so gut ist, Basti. Jetzt bist du gerade aus München zurückgekommen, ohne irgendwelche Strafanzeigen an der Backe zu haben. Bist du stolz auf mich, René? Ein bisschen bin ich stolz auf dich. Ich hatte ja ernsthaft erwartet, irgendwelche Bilder zu sehen, wie du in Handschellen abgeführt wirst. Nee. Dafür war die Saison zu anstrengend. Gefährliche Situation. Gefährliche Situation, genau. Und damit kommen wir quasi zum letzten Ligaspiel. So ein bisschen Hoffnung war bei mir am Anfang da, dass da irgendwie was gehen konnte. Dann war ich extrem genervt von dieser Verabschiedungsgeschichte, die da vor dem Anpfiff gelaufen ist und dieser geilen, ungeplanten Choreo. Sehr beeindruckend. Ja, sehr beeindruckend. Und dann ging es irgendwie sehr schnell und dann stand es irgendwann 3-1 und dann habe ich gedacht, so, leck mich am Arsch, die Saison ist rum und habe den Fernseher ausgemacht. Basti, wie ging es dir vor Ort? Ah, das war schwierig. Ich war ja auf so neutralen Plätzen von meinen Freunden von Tipico eingeladen und das war sehr nah an dieser Choreo. Da war ich schon mal sehr beeindruckt. Da habe ich gesagt, oh, das ist geil. Peter Fischer hat es, glaube ich, beim Elf-Freunde-Jahresrückblick, wo Marvin auch war, so beschrieben, so wird in Frankfurt der Zeugwart verabschiedet. Und bei denen waren das zwei Vereinslegenden. War auch so, das war wirklich sehr lächerlich, das ist ein mini kleines Ding, ist ja auch egal. Wir wollen auch gar nicht hier prallen als Frankfurter, weil wir da verwöhnt sind, meine Güte, ist halt so. Auf jeden Fall war das Problem, dass ich mit meinen Kumpels da gesessen habe und schon beim 1-0 die Bayern-Fans nicht aufs Feld gejubelt haben, sondern haben sich zu uns umgedreht und uns quasi ins Gesicht gejubelt. Und da war wirklich der ein oder andere Alois dabei, wie man sich es im Bild vorstellt, mit so einem grauen Hut, mit so einem Bändel und Uli Hoeneß T-Shirt. Da bin ich einfach aus juristischen Gründen mit meinem Kumpel, hab gesagt, komm, wir gehen raus, wir rauchen eine. Um mich von mir selber zu schützen, auch bin ich raus, um mich da provozieren zu lassen, weil ich eh da so eine kurze Zündschnur hab. Dann haben wir draußen gestanden, als dann irgendwann das 1-1 fiel, haben wir gesagt, ach komm, ja, gehen wir nochmal rein. Und als wir gerade im Begriff haben, wieder reinzugehen, ist auch schon das 2-1 gefallen. Dann sind wir, ich stand tatsächlich das komplette Spiel draußen am Bierstand oder noch weiter draußen. Und hab dann da, weil Hoffenheim hatte 2-0 geführt, Augsburg hat sich komplett ergeben, ich habe mit nichts mehr gerechnet. Ja. Ich habe dieses 1-2 dann so nebenbei mitgekriegt. Das Einzige, da kamen dann halt 1000 Leute sowieso immer zu uns, wegen hier Fußball 2000, Eintracht-Podcast. Und dann haben wir da mit dem Bier gesoffen und einer von denen kam auf mich zugerannt. Und ich dachte so, Digga, wir haben doch schon gebabbelt. Aber er meinte dann, Mainz hat es 2-2 gemacht und ich so, laber nicht. Und hat er mir das gezeigt. Dann haben wir da irgendwie eine Minute kamen da irgendwo Eintracht-Fans aus allen Ecken, also ich war nicht der Einzige, der nicht mehr im Stadion war, weil alle das nicht mehr ausgehalten haben, kam dann da gab es einen riesen Jubeltraube, bis dann einer mitten in dieser Traube sagt, das Tor ist zurückgenommen worden und dann so, oh Gott, da habe ich, an dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ganz ehrlich, liebe Saison, das war schön, aber jetzt lass mich bitte in Ruhe, nervt mich, ich will gar nicht mehr in hier Emotionen investieren. Als dann das wirkliche 2-2 fiel, hat das auch keiner mehr geglaubt. Das war das Lustigste. Also das wirkliche 2-2 ist gefallen und alle 500 Leute, die da rumstehen, haben gesagt, ja, komm, laber nicht. Erst als das 3-2 gefallen ist, haben die Leute angefangen zu glauben, zu sagen, okay, wenn ein 3-2 fällt, kann ein 2-2 nicht mehr zurückgenommen werden. Mhm. Und dann sind die Leute richtig ausgerastet. Und das hat für mich an dem Tag nochmal so die Stimmung gedreht, dass wir wirklich vorm Stadion echt noch so 1-2 Stunden gefeiert haben und schon wieder Osteuropa SG gesungen haben. Und uns einfach dann, weil wir uns schon damit abgefunden hatten, Achter zu sein, über diese Quali-Spiele gefreut haben, weil man muss ja sagen, für die Mannschaft und für den Verein ist es planungstechnisch eine Katastrophe, aber für uns Fans kann fast gar nichts Besseres passieren, weil du jetzt an Ort reist. 6 Spiele nochmal. Ja, das ist ja quasi jetzt hier Inter-Toto-Cup irgendwo, keine Ahnung. Axel hat mir schon was rausgesucht. Es gibt irgendeinen Gegner, der ist mitten in Bulgarien, wo drumherum gar nichts ist. Das wäre schon eine Erfahrung. Das fände ich schon lustig. Und wir hatten in Kharkiv ja auch schon so eine Stadt dabei, wo du sonst wahrscheinlich nicht hinfährst. Und ich erwarte mir 3 weitere Städte, die diese Kriterien auch erfüllen. Und wenn wir Glück haben, spielen wir Ende Juli, ist es glaube ich, Ende Juli in Bulgarien. Da kannst du nochmal eine Woche an den Strand. Also ich als Fan beschwere mich nicht, verstehe aber die Mannschaft, wenn die da keinen Bock drauf hat. Genau, also nochmal kurz die Fakten. Wir steigen ein in der 2. Qualifikationsrunde. Das Hinspiel ist am 25. Juli, das Rückspiel am 1. August und dann geht's weiter, 3. Quali-Runde, 8. und 15. August, Playoff-Runde, 22. und 29. August und dann wäre am 30. August die Auslosung für die Gruppenphase. Das ist stabil. Mhm. Korrekt. Na, geil ist anders, ne? Aber... Das ist es ja. Also das ist nicht so gut für die Planung auch, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, wenn man, gerade für die ausgequetschten Zitronen mache ich mir gerade so ein bisschen, also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Sportwissenschaftler, vermutlich reichen dann auch irgendwie 3-4 Wochen der Regeneration oder so, aber ich weiß nicht, also ich finde das gerade für unseren Kader, der so am Ende so platt war, jetzt ausgerechnet das noch, plus wir sind ja dann noch im DFB-Pokal, wovon ich jetzt auch einmal ausgehe, dass wir nicht wieder in der ersten Runde ausscheiden. Keine Ahnung, also ich, gut, Sie wissen es und ich gehe einfach auch davon aus und ich habe auch einfach den Anspruch an diesen Verein, dass sie das in die Kaderplanung halt mit einkalkulieren. Also es wird nicht gehen mit 13, 14 Spielern und ich hoffe, das ist allen bewusst. So. Ja, wird auf jeden Fall schwierig. Ich meine, klar, die Zeit dazwischen ist jetzt nicht lang. Die sind jetzt noch die Woche über in China, kommen dann zurück, dann geht's irgendwie in Urlaub, dann haben die vielleicht irgendwie 2 Wochen wirklich mal Auszeit oder 3 Wochen das und dann hast du schon wieder nur noch irgendwie 4 Wochen, bis es dann wieder losgeht. Das ist schon wenig, gell? Es ist halt schon echt wenig. Die Eintracht hat jetzt quasi wieder eine WM. Also, weißt du, ich, ja. Sie spielen kann die so WM viel halt beeinflussen. Das ist halt der einzige Vorteil dabei, ja. Ja, aber das Ding ist, ich habe ja vorhin vermutet zu sagen, okay, vielleicht will Hütter sein System endlich hier implementieren. Das kann auch natürlich so auch den Plan über den Haufen werfen. Also wenn wir jetzt in die Gruppenphase direkt wären und hätten einen kompletten Sommer jetzt frei, dann ist es natürlich viel, viel leichter, so ein Trainingsspiel das zu machen, als ein Pflichtspielen. Ich bin gespannt, weil das auch wahrscheinlich die Trainingssteuerung über den Haufen wirft und alles mögliche. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber Etienne hat es schon gesagt, wenn wir jetzt wirklich noch, und ich will jetzt auch gar nicht zu viel in die Vergangenheit schießen, aber mir wäre Angst und Bange, wenn Heribert Bruchhagen das alles planen müsste. Da hätte ich wirklich Schiss. Weil dann würde der, wie war das hier, als wir in die Euroleague eingezogen sind? Ja, wir spielen Euroleague, was machen wir? Ja, dann leihen wir ein Barnetta aus, das muss reichen. So, das war ja damals das Ding. Und ich glaube aber, dass die das besser machen, zu sagen, okay, dann haben wir Spieler wie Tuta, die kommen vielleicht früher in die Verantwortung als geplant und so weiter und so weiter. Ich bin zuversichtlich, dass du einen Kader, den du bezahlen kannst, aufstellst, der breit genug ist, sowohl die Gruppenphase zu erreichen, als auch nicht zu erreichen und ohne dann finanziell pleite zu gehen. Also das traue ich den Verantwortlichen zu und das muss auch klappen. Wir dürfen es jetzt auch nicht überhöhen. Das ist ungünstig, aber das ist keine unmögliche Aufgabe, sondern das sind halt, du musst halt einfach einen breiten Kader aufbauen, der wirklich irgendwie konkurrenzfähig für die Euroleague auch ist, mit dem du aber auch die Bundesliga bestreiten kannst, wenn du halt wenn du die Playoffs nicht erreichst oder wenn die Gruppenphase nicht erreicht. Das ist ja, muss ja drin sein. Dann hast du halt 1-2 Spieler zu viel, meine Güte. Es gibt ja auch noch Länderspiele, ne? Am Anfang Juni. Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Da sind auch noch mal ein paar Spieler von uns von betroffen. Oh. Ja. Großartig. Gerade Kostic zum Beispiel ist davon betroffen. Jovic. Also Rebic. Habe ich noch jemanden vergessen? Hasebe nicht mehr. Gacinovic natürlich. Gacinovic, ja. Keine Ahnung, wer noch. Alle, oder? Ja. Ja, von den Itches, glaube ich. Da Costa Gott sei Dank nicht. Das wäre doch der. Das wäre eigentlich das Schlimmste, was uns passiert ist, wenn er jetzt für die Nationalelf nominiert worden würde. Ja. Das würde ich ihm überhaupt nicht gönnen gerade. Aber Ja, also was ich damit nur sagen will, ist, da kommt eben auch nochmal, da kann man auch von der Pause auch nochmal abziehen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich versuche gerade. Was uns aber zum Beispiel auch helfen könnte, wäre meiner Meinung nach, zumindest in dieser Situation, ist auch so eine Laie wieder natürlich wie Nikolai Müller, der ja im Endeffekt jetzt an Hannover ja ausgeliehen wäre, ist für mich jemand, der super für so, die Teams, die ja normalerweise in der zweiten Runde, Qualifikationsrunde noch zum Tragen kommen und wahrscheinlich dann auch in der dritten, sind wahrscheinlich auch Mannschaften, wo Nikolai Müller mit einem guten Niveau und einem guten Training auch mithalten kann und auf dem Platz auch eine Verstärkung wäre, ist für mich normalerweise ein Spieler, der könnte zumindest den Kader an der einen oder anderen Stelle etwas wieder breiter machen und kostet im Endeffekt nicht viel. Oder wie seht ihr das? Ist das für euch überhaupt kein Backup mehr? Boah, ich habe jetzt echt nicht verfolgt, wie er da in Hannover unterwegs war. Kann ich gerade echt nicht sagen. Also ich glaube, Bäume hat er da nicht ausgerissen. Allerdings, das ist auch wieder so ein Fall, er hat halt auch echt in einer Kackmannschaft gespielt. Ja, es ist viel Druck und wenig gestimmt hat. Also war Kacktrainer. Ja, ich wollte gerade sagen, das war alles nicht so doll da. Teilweise hat er mir richtig leid getan, wenn er gesehen hat, wie geil es gerade in Frankfurt ist. Und dann ist er da in der scheiß Stadt. Ich meine, wer schon mal in Hannover war, sorry, lieber Hannoveraner, aber ganz ehrlich, ihr wisst es selber. Also, das ist einfach keine geile Stadt. Das ist kein geiler Verein. Das ist alles nicht geil. Also, es hat mir schon fast ein bisschen leid getan. Der wird aber jetzt auch 32. Der ist ein Backup. Fand es auch eine gute Verpflichtung, bevor er gekommen ist. Eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr von ihm versprochen. Ja, ist aber auch eine Systemfrage einfach. Seine Position gibt es im Hütter-System in dem Sinne eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Aber ja, wenn es eine Systemumstellung geht, dann ist es auf jeden Fall ein Backup. Wir haben ja auch noch so Spieler wie Kamada zum Beispiel, der ja eventuell zurückkommt, der wohl ganz gut, zumindest in der belgische Liga war es, glaube ich, gespielt hat. Wobei, ja, ich würde es auch nicht überbewerten, weil die belgische Liga ist halt die belgische Liga. Aber vielleicht ist das auch noch schon mal einer, der den Kader ein bisschen breiter macht und auch mal in der Euroleague-Quali für ein paar Akzente sorgen kann. Ich glaube, dass halt das ja dann auch. Ja, sorry, du erst. Nee, mach du. Du hast ja dann auch die Möglichkeit im Endeffekt, ihr habt es ja angesprochen, das Transferfenster ist bis 31. Dezember offen. Dezember, sag ich schon, August offen. Das heißt, wäre ein bisschen lang. Da kommt dann wohl noch eins, genau. Nein, aber da hast du ja auch die Möglichkeit dann, nachdem du im Endeffekt eventuell auch, hoffen wir natürlich, nicht ausgeschieden bist oder sonst irgendwas, dass du dann natürlich auch Spieler wie die jetzt sowieso nochmal zu verleihen. Also das ist ja im Endeffekt die Leihgeschäfte, die momentan laufen, eine Leihe sozusagen abzubrechen und die nächste dann im Endeffekt, wenn Nikolai Müller nicht mehr gebraucht wird oder der Kader dann oder wir so weit gekommen sind, dass du sagst, okay, jetzt haben wir die Quali-Runden und auch unsere schöne Playoff-Runde vorbei, Nikolai, schade, jetzt können wir dich eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil jetzt brauchen wir bessere Spiele. Wäre zwar irgendwo seltsam, aber die Möglichkeit besteht ja auf jeden Fall. Ich glaube, was Etienne gesagt hat, ist hier der entscheidende Faktor schon wieder. Erinnert ihr euch an das erste Spiel in Freiburg, wie geil das mit ihm und Haller geklappt hat? Alleine wie dieses Tor gefallen ist. Haller den Ball anlegt auf ihn ab. Ich glaube einfach, in unserem System waren plötzlich nur Plätze außen für ihn frei. Und das hat er einfach nicht hingekriegt. Und innen drin, der muss ja auch sagen, was soll Hütter machen? Soll er sagen, ja, Nikolai Müller, der trainiert ganz geil, aber ich nehme jetzt einen von den anderen drei raus. Geht ja nicht. Da hätten ja ganz andere auch schon noch auf der Bank gesessen, nicht nur er. Und für die Breite würde ich es auch nehmen. Also wenn jetzt sagen, Högota geht jetzt, dann würde ich halt sagen, ja gut, dann ist halt er da, weil du brauchst dann, wenn du weißt, was ich irgendwo im tiefsten Bulgarien spielst und irgendwie drei Leute sind verletzt, dann muss er halt da spielen und ich traue ihm zu, dass er auch, keine Ahnung, ein Spiel zu Hause in der Bundesliga gegen Freiburg für uns entscheidet, falls dann das Ding da ist. Das heißt, ich würde den Kader echt breit halten, weil ich bei Nikolai Müller auch glaube, er ist keiner, der Stress macht. Hat er auch nicht. Der hat die ganze Zeit nicht gespielt, hat er gesagt, gut, das ist blöd, aber ich kann es verstehen, ich gehe jetzt nach Hannover. Also er ist einer, den würde ich nicht mal abschreiben, weil er ist genau so ein Spieler für die Breite. Der ist nicht schlecht, der ist nicht überragend, aber das ist auch keine Katastrophe, wenn er spielt. Und solche Spieler werden wir, glaube ich, wirklich brauchen, weil wir lange, lange nicht wissen, wie viele Wettbewerbe da dabei sind. Stellt euch vor, der Pokal ist auch noch länger dabei. Dann hast du nicht nur die Euroleague, sondern machst in drei Wettbewerben rum. Und wir haben gesehen dieses Jahr, Bobic hat es auch, glaube ich, gesagt, die Euroleague hat uns wahrscheinlich die Champions League gekostet. Und das ist ja auch so. Und dann wird die Eintracht auch daraus lernen, weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir machen das auch noch nicht lange. Also das ist jetzt nicht so, dass wir wissen, ja, Doppelbelastung, das ist ganz normal für uns, sondern das muss alles angepasst werden und der Kader auch. Ich bin da aber, wie gesagt, sehr zuversichtlich. Und wenn wir über Müller gesprochen haben, also mein Go hätte er, wenn er sagt, er will bleiben, würde ich sagen, klar, mach dich fit, Digga. Du bist Stürmer Nummer 4,5. Hm. Wenn wir dich brauchen, komm rein. Wir können jede Entlastung irgendwann mal gebrauchen. Ja, schauen wir mal. Also es wird auf jeden Fall noch spannend. Ja. Wollen wir zu dem Bayern-Spiel noch was sagen oder haken wir es ab unter Verluste aus Schadensfällen? Können wir so abhaken, ja. Also ich weiß nicht. Also von meiner Seite aus. Ich habe das Spiel nicht gesehen, von daher kann ich abhaken. Ja, ich habe genug gesehen, um dazu was. Aber was soll man da auch groß sagen? Es war einfach. Kann man relativ kurz fassen, indem man sagt, wir waren einfach chancenlos. Die Bayern hatten einen sehr guten Tag. Wir waren nach wie vor platt und sowohl physisch als auch psychisch oder wie unser Trainer auch gesagt hat, körperlich als auch physisch. Und insofern muss ich sagen, ist das, das ist 5-1 klingt hoch, aber wenn dann haben halt Ribéry und Robben noch ihr scheiß Abschiedsspiel. Ja, ja. Und drehen da auch nochmal auf mit Traumtoren, um sich zu verabschieden. Und das ist dann einfach so ein typischer geiler Sommertag in Bayern für München, wo wir nichts zu melden haben. Wir haben es davor verbockt. Wir hatten genug Chancen gegen Vereine wie Hertha, Augsburg oder Mainz, unsere Punkte zu holen, die wir gebraucht haben, haben wir nicht gemacht. Dann den Bayern die Meisterschaft zu Hause wegzuklauen, während wir kaum noch 2 Meter laufen können. Wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wir können uns bei unseren guten Freunden aus Mainz bedanken, dass wir die Saison mit dem Trostpreis abschließen konnten. Ansonsten würde ich nicht zu viele Worte über dieses Spiel und die im Prinzip die letzten 10 Spiele der Eintracht verlieren. Ja, gut. Dann lass uns das Ding abhaken und vielleicht mal über die Gesamtsituation sprechen. Die Alisa hatte es vor 2 Folgen ja gesagt, gefühlt ist jede Rückrunde bei der Eintracht so 2 bis 3 Spiele gefühlt zu lang. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Fazit, was wir jetzt unter der Rückrunde ziehen können, wobei es sich allein von den Zahlen her Hinrunde wie Rückrunde relativ angleichen. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, Hinrunde 8 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, 27 Punkte. Rückrunde, 7 Siege, 6 Unentschieden, nur 4 Niederlagen, auch 27 Punkte. Wenn der die letzten 3 Spiele nicht wären, wäre es geil. Aber so der Eindruck, den die Mannschaft so in den letzten Spielen hinterlassen hat, ist meh. Was ist denn so euer Gesamtfazit für die Saison? Ja, also ich kann gerne mal anfangen. Es ist halt immer so, ich tue mich immer schwer, weil natürlich, wenn man uns das alles vor der Saison gesagt hätte, dann hätten wir das wahrscheinlich alle unterschrieben. Und es war im Prinzip einfach auch eine geile Saison, weil es so geile Momente waren und man auch so stolz war und der Verein auch so geil repräsentiert wurde, wie ich auch vorhin gesagt wurde, wie oft man drauf angesprochen wurde. Mhm. Einfach in der Wahrnehmung hat die Eintracht die Champions League erreicht, finde ich. Und ist einfach zu einem der größten deutschen Vereine geworden, irgendwie habe ich das Gefühl. Ob sie das halten können, wird man sehen. Aber zumindest in dieser Saison hat es sich angefühlt, als ob wir einer von den geilen, riesengroßen Vereinen sind, sage ich mal. Mhm. Es kam ja nicht nur aus Deutschland, sondern wirklich, wenn du dann Kloppo hörst oder was weiß ich, aus aller Welt Star-Trainer und Vereine darüber sprechen, dann ist das schon irgendwie geil und schmeichelhaft und sorgt einfach auch für ein Gefühl von Stolz und Freude. So. Ich bin aber auch ein Typ, der seine Saisonziele dynamisch anpasst an den Möglichkeiten, wenn ich die sehe. Am Anfang der Saison, als wir rausgeschieden sind gegen DFB-Pokal und so weiter, habe ich gedacht, hoffentlich steigen wir nicht ab. Als ich aber gesehen habe, zu was die Mannschaft in der Lage ist und dann auch die Punkte gemacht hat und dann im gesamten Jahr 2019 irgendwie 10 Spiele oder 13 Spiele am Stück ungeschlagen war und so weiter und man krabbelt in der Tabelle hoch, ist irgendwie über Wochen und Monate in Champions League Schlagweite, dann muss ich sagen, ist auch Enttäuschung einfach mit dabei, weil ich einfach das Gefühl habe, es war so knapp dieses Jahr, noch knapper als letztes Jahr, wo ich schon gesagt habe, warum denn nicht und auf die Fresse gefallen bin. Ich habe mich dieses Jahr extra zurückgehalten und trotzdem, muss ich sagen, habe ich gehofft, dass wir, also Champions League wäre einfach so ein Gamechanger nochmal geworden gewesen für unseren Verein und hätte uns wirklich auf eine neue Stufe gehoben, hätte auch nochmal, glaube ich, ganz andere Spielertransfers ermöglicht. In meinem Kopf gibt es so diese, wie so eine Paralleldimension, wo wir die Champions League erreicht haben und ich träume dann davon, wie die Eintracht abgegangen wäre und in, jetzt für immer unter den Top 3 in Deutschland oder Top 4 in Deutschland gewesen wäre. Und ich habe das Gefühl, wir sind an dieser Kreuzung gerade gewesen oder an dieser Weiche. Und es tut mir schon weh, weil es echt meiner Meinung nach machbar gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass da Fehler gemacht wurden, auch auf Seiten vom Trainer, was die Rotation angeht. Da bleibe ich dabei, dass ich der Meinung bin, dass der Kader natürlich platt war, aber wir haben mit so Spielern wie Toro in der Zentrale, wie Touré, aber auch Endika, der keine Rolle mehr gespielt hat, Paciencia, der überhaupt nicht mehr eingesetzt wurde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich weiß nicht, was mit Stendera war, angeblich vielleicht auch verletzt oder so, aber der kann es auch nicht schlechter gemacht haben, als ein De Guzman oder ein Willems teilweise da rumgestümpert haben im Mittelfeld. Ein Chandler, der seit Wochen wieder auf der Bank saß, aber auch nie wirklich mal eine Chance gekriegt hat, wo ich mir gedacht habe, lass doch den Kostic gegen Augsburg mal ein Spiel auf der Bank und lass den Chandler sich die Lunge rausrennen. Der kann ja nicht alles verlernt haben. Und dann hast du aber wieder einen Kostic, der vielleicht ein bisschen mehr rennen kann und es kann dann vielleicht schon wieder ein paar Punkte mehr bedeuten oder so. Lass den Allaire doch von Anfang an spielen und wenn er nicht mehr kann, wechselst du ihn aus. Du hast doch gesehen, was der für einen Unterschied macht, sobald er auf dem Feld ist. Es sind so ein paar Sachen passiert, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Natürlich kann man immer sagen, der Trainer ist näher dran, der Trainer weiß es besser. Dann brauchen wir aber auch gar nicht mehr drüber diskutieren. Dann können wir alle die Schnauze halten, weil keiner ist näher dran als letztendlich die Funktionäre. Insofern aus Fansicht kann ich sagen, finde ich, wurden da ein paar Fehler gemacht und ich glaube, es wäre mehr drin gewesen und das enttäuscht mich insgesamt, ist aber trotzdem eine geile Saison und genau diese zwei Herzen schlagen in meiner Brust durch das Trostpflaster Euroleague-Quali kann ich damit leben. Ich glaube, wenn wir auf den Achten gekommen wären, dann wäre ich auch echt ein bisschen pisst gewesen. So. Ja. Das ist mein Fazit. Ja, sehr gut. Meins unterscheidet sich gar nicht krass davon, außer dass ich am Anfang der Saison eigentlich ziemlich entspannt war. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir absteigen. Also so als Hütter in die Kritik geraten ist, haben wir auch hier probiert, so ein bisschen zu sagen, Leute, beruhigt euch. Wir sind auch schon gegen Aue im Pokal ausgeschieden. Also wir sind einigermaßen entspannt in der Saison. Meine Saison ging eigentlich los, als Jovic das 2-1 in Marseille gemacht hat. Da hast du gemerkt, wow, da ist was drin. Weil, darfst nicht vergessen, Haller und Jovic saßen zum Beispiel im Pokalfinale auf der Bank. Also so, dass die so krass abgehen, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Das hat sich dann so rauskristallisiert und ich glaube, was so ein bisschen die Saison von Eintracht so ein bisschen weird macht, war der Spielplan auch. Du hast am Anfang echt ein paar Klötzer gehabt, wo du dann scheiße in die Saison gestartet bist, dann hattest du viel Durchschnittskram in der Mitte, wo du, das hast du ja in der Rückrunde genau das gleiche, du hattest diese ähnlichen Siegesserien immer in der Mitte der Runden und dann gegen Ende so einen kleinen Abfall mit Leverkusen und München dann. Also die Runden ähneln sich krass und was um uns herum passiert, das hat sich halt so ein bisschen geändert. Du hast dann halt irgendwie trotzdem, und das ist das genau das Gleiche, dieses Herz schlägt auch in meiner Brust, du hast das Gefühl gehabt, wenn die Eintracht gegen Benfica ausgeschieden wäre, zufällig, dann wären wir wirklich in die Champions League gekommen, glaube ich. Also ich glaube einfach, dass dieses Chelsea-Spiel dafür verantwortlich ist, dass dann kein Dings mehr drin war, weil diese 120 Minuten dich so leer gepumpt haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich es ja schon im Vorgespräch gesagt, es gibt, wenn ich die Saison so durchgehe, auch so viele geile Sachen, die wir schon wieder vergessen haben. Das 7-1 gegen Düsseldorf, was war das für eine Stimmung hier? Wie Jovic 5 Tore macht, dann hast du diese in der Hinrunde schon diese Gruppenphasenspiele mit magischen Nächten gegen Lazio, magische Nächte gegen Marseille, du fliegst nach Zypern, wir waren in Rom, gut, das war nicht so toll, aber es ist halt trotzdem irgendwie krass, immer in dem Stadion zu sein. Dann ging es weiter, dann haben wir überwintert in der Euroleague und dieser Absturz, den wir hatten, weil wir dieses Beispiel Köln auch immer hatten, zu sagen, oh, Köln Euroleague direkt abgekackt. Haben wir auch gedacht, gut, wir wollen alle eine ruhige Saison spielen und eine geile Europa-League-Reisen haben. Das hat sich ja alles nach oben angepasst. Aber wie Etienne schon sagt, dann wird man ja dann aber auch in seiner Wahrnehmung dynamischer. Zu sagen, ey, gut, wenn es jetzt so ist und die anderen sind so kacke und Schalke ist so scheiße und Wolfsburg war zwischendrin auch scheiße und alle, die mehr Geld als wir haben, die kriegen es halt nicht auf die Straße und Leverkusen zwischenzeitlich auch mit Herrlich. Da denkst du, okay, vielleicht ist das die Saison, wo wir ja so ein bisschen aus dem Windschatten einfach mal da vorne hinkrachen. Und dann kamen diese Spiele gegen Donetsk und so. Du hast halt immer viel in dieser Holprigkeit, hast du auch immer viele Europapokalspiele dazwischen gehabt, die dir das eigentlich wieder, die haben dir den Fokus darauf einfach komplett weggeblasen. Und du warst da nicht mehr sauer, weil wie kannst du sauer sein, dass wir gegen Dings nicht gewinnen, wenn du plötzlich 1-0 gegen Chelsea führst? Also so, das sind so diese zwei Sachen, die sind fast komplett voneinander zu trennen. Diese Erinnerungen an Europa und diese Fahrten mit allen Leuten, mit denen man dabei war. Und das waren echt berührende Momente, wo du auch echt oft da gestanden hast und geheult hast und gesagt, Alter, wir stehen jetzt hier vom Giuseppe Meazza Stadion und nach 6 Minuten macht Jovic auch noch dort das 1-0 und die Eintracht packt das. Das sind Sachen, die kannst du ja, die habe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht komplett alle verarbeitet. Elfmeterschieß an der Stamford Bridge im Europa League Halbfinale. Das ist so krank, was da passiert ist alles und was für Stories auch neben dem Platz, was man mit Freunden erlebt, diese ganzen Reisen. Das sind ja so tolle Sachen. Das sind fast schon zu viel für eine Saison. Gleichzeitig ist es aber so, wenn du das ausblendest und du konzentrierst dich nur auf die Bundesliga und guckst dir nackt die Ergebnisse hintereinander an und wir haben was, 2 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt oder sowas. Jo. Und dann, das sind aber auch Sachen, die mir im Gedächtnis bleiben werden, zu denken, nach einer großen Enttäuschung guckst du auf die Tabelle und denkst, okay, wir sind immer noch Vierter. Und dann sind es nicht mehr, und dann wurden es immer weniger Spiele. Und dann spielst du zu Hause gegen die Hertha und denkst, Alter, wir können hier einen Riesenschritt machen, wir können hier einen Riesenschritt machen. Und die Hertha ist auch lustlos, die sind da rumgelaufen wie Falschgeld. Du hast schon gemerkt, die haben keinen Bock mehr. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, boah, das ist ärgerlich, dass du die Hertha nicht schlägst, das zieht mir so einen kleinen Stecker. Dann folgten, dann davor war ja dieses mit dem, da lässt du dich in Wolfsburg, führst glücklich, lässt dich immer nach dem eigenen Eckball auskontern, das ist auch ätzend. Ja, das war doof. Augsburg geschenkt, neuer Trainer, die haben dieses Sufftor von Marco Richter, das macht er auch nur einmal in seinem Leben, das ist geschenkt. Und dann hast du halt dieses Spiel gegen Mainz, wo du sagst, okay Leute, wir können die Gruppenphase wenigstens fresh machen. Und da merkst du nach der Halbzeit, da geht nichts. Und da bin ich auch bei Etienne gelandet zu sagen, ey, warum sitzt Haller denn auf der Bank? Wir haben so sehnsüchtig auf den gewartet. Und meiner Meinung nach ist sogar nicht mehr nur diese körperliche und mentale Unfrische wirklich dafür verantwortlich, sondern meiner Meinung nach ist Haller das entscheidende Mosaik gewesen, was dafür gesorgt hat, dass wir nicht die Champions League erreicht haben. Ich glaube, selbst mit Doppelbelastung und Elfmeterschießen in London, wenn Haller die ganze Zeit fit gewesen wäre, hätten wir es geschafft, weil dann dieses System nicht so leicht zu entschlüsseln wäre, beziehungsweise vom Gegner gar nicht zu verteidigen. Du kannst den, wenn ich einen langen Ball auf Haller spiele und ich rufe Hummels vorher an, dann kann der es trotzdem nicht verhindern. Der kann das nicht verhindern, der nimmt den Ball trotzdem an und sagt, ja, was willst du denn jetzt? Wusstest du es vorher, ist egal, ich leite den Ball jetzt weiter, zack, 1-0. Ja. Das ist einfach, und dann ist Rode auch noch ausgefallen. Das war auch, und das genau. Hat dann dafür gesorgt, und das sind für mich die entscheidenden Faktoren, dass ich sehr, sehr enttäuscht bin, auch neben all den Emotionen, dass wir wirklich so leicht nicht mehr in die Champions League kommen wahrscheinlich, weil da haben 4 Punkte gefehlt und die habe ich ja eben aufgezählt. Gewinn zu Hause gegen die Hertha, hast du 2 mehr, kassier nicht in Wolfsburg nach einem eigenen Eckball das Ding, zack, da sind diese 4 Punkte. Und das wäre jetzt keine Rocket Science gewesen. Also das wäre jetzt nicht so gewesen, dass wir da unfassbar viel Glück für gebraucht hätten, weil wir ja auch trotzdem ja so ein bisschen Pech auch in der Hinrunde schon hatten. Erinnert euch an einfach, als Jovic in Berlin wird ganz klar umgewichst, kriegt keinen Elfmeter. Und da hat eben jener Grujic, über den wir gesprochen haben, das 1-0 gemacht. Es gibt so viele kleine Szenen, also diese 4 Punkte, die muss ich mir gar nicht so krude herbeireden, dass sie noch dabei gewesen wären. Und das ist im Nachhinein schon sehr, sehr ärgerlich, weil das ist genau das, was ich gesagt habe, wenn ich sage mal, ich will wie Gladbach werden, das ist nochmal so ein Turbo-Boost. Das ist wie wenn du bei Mario Kart über diese Dinger fährst, wo es dann noch schneller wird oder du kriegst, was war das? Diese Beschleunigungsdinger, ich weiß gar nicht. Ja genau, du hast einen Pilz. Genau so, das wäre es halt wirklich gewesen. Haben wir jetzt nicht. Trotzdem ist es wirklich ein merkwürdiges Gefühl und bei mir wird sich das wahrscheinlich auch erst die nächsten Wochen einstellen, weil momentan ist mein Körper und mein Kopf und mein Geldbeutel erstmal damit beschäftigt, komplett irgendwie klarzukommen. Und danach Detox, ist es wahrscheinlich wirklich Detox jetzt erstmal angesagt, bevor ich dann wirklich ganz, ganz viele klare Gedanken dazu fassen werde, was für geile Sachen wir hatten, aber auch was für eine riesen, riesen Chance wir verpasst haben, weil, und abschließend habe ich auch vorhin schon gesagt, diese Klasse von 2019 wird so nicht mehr zusammenkommen und das war trotzdem eine sehr besondere Mannschaft, die mir sehr, sehr viel bedeutet hat. Gerade dieser Sturm, Jovic, Rebic und Haller, hast du wahrscheinlich von der Wahrscheinlichkeit in keiner deutschen Mannschaft so in dieser Masse und in diesem Spirit zusammen. Das gibt's nicht oft, das kannst du auch nicht konstruieren, das ist wahrscheinlich auch zufällig, dass sie sich halt so gut verstehen. Und wir haben, wie gesagt, früher, weiß ich nicht, wir mussten Liberopoulos ertragen, wir waren froh, wenn wir nur einen geilen Stürmer hatten und plötzlich haben wir 3. Und das ist einfach eine Sache und dann performen die auch noch so geil teilweise. Das ist eine Sache, die hat mir viel bedeutet und ich bin sehr, sehr traurig, dass das aller Voraussicht nach jetzt vorbei sein wird. Aber freue mich natürlich auch auf alles Neue, was da kommt. So, und jetzt, bevor euch die Ohren bluten, gehe ich jetzt ins Verlauf. Super, super Zusammenfassung. Auch Basti, ich gehe voll mit dir. Ein, zwei Ergänzungen habe ich noch dazu. Ich fand es einfach schade, dass wir im Endeffekt gerade bei dieser, als wir diese zwei magischen Chelsea-Nächte hatten, es irgendwie nicht mehr hinbekommen hatten, zu sagen, du willst hier nicht auf den Punkt spielen. Denn du hast ja zum Beispiel in Leverkusen, hatte jeder doch das Gefühl, du spielst auf den Punkt, weil ein Punkt hätte gereicht für, ich glaube, zu dem Zeitpunkt sogar Champions League, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Also es war definitiv so, dass du gesagt hast, hier komm, hier brauchst du nur einen Punkt und gehst auch mit so einer Einstellung dahin und die Mannschaft konnte es einfach überhaupt nicht abschütteln, dieses, ach, wir brauchen nur einen Punkt, das Ergebnis. Das ist wieder so diese typische Eintracht, wie wir sie aus den alten Jahren gekannt haben, ja. Die, oh, da kann ich was erreichen. Und dann habe ich dreimal vorbeigegriffen. Naja, egal. Und dass dann natürlich die Spiele immer weniger wurden und die Gegner, klar, gegen Mainz, totaler Abfuck. Da musste normalerweise zumindest hinbekommen, irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Und dann natürlich die Bayern am Ende, da haben natürlich auch die Karten ein bisschen gegen uns gespielt, hätten die Bayern vorher schon die Meisterschaft klar gemacht. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so extrem, es war ja wirklich ein extremes Schützenfest und wir konnten gar nichts dagegen halten. Weiß ich nicht, ob das nicht nochmal ein bisschen spannender gewesen wäre, wenn die Bayern vorher schon Meister gewesen wären. Aber hätte, wenn und aber, ist natürlich schade, dass du hier auch einige Fehler gemacht hast. Die Mannschaft und auch insbesondere der Trainer wird daraus lernen. Ihr habt schon gesagt, die Aufstellungen waren manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Willems ist wirklich ein Spieler für mich auch, der teilweise wirklich die Spielberechtigung bekommen hat, wo du gedacht hast, meine Güte, was ist mit dem Kader los? Was ist da los? Da sind Spieler wirklich so jemanden und nichts gegen Willems als Person, aber der uns einfach überhaupt nicht weitergeholfen hat, der uns überhaupt nicht eher noch geschadet hat, weil manche Harakiri-Situation da abgelaufen ist, ist natürlich schade, gerade wenn du so viel erreichen kannst und es so Kleinigkeiten sind, die dazu fehlen. Ihr habt es angesprochen, das Wolfsburg-Spiel. Oh Gott, was habe ich gekotzt, diese Konzentration noch am Ende ein bisschen hochzuhalten. Und wenn du es ja länger ziehst, klar, aus 5 Spielen hast du 2 Punkte, aus 6 Spielen hast du ja sogar 2 Punkte, weil du vorher das Augsburg-Spiel ja auch schon verdödelt hast. Das ist natürlich schon, was richtig wehtut. Was aber andererseits natürlich in der Saison richtig geil war, ihr habt es auch schon angesprochen gehabt, Europa League. Und in dem Fall muss ich sagen, Benfica Lissabon, jeder hat gedacht, scheiße, 4-2, du hast noch eine kleine Chance. Und dann reißt du da das 2-0 noch ab und kommst noch eine Runde weiter. Im Nachhinein natürlich wahrscheinlich, ihr habt es auch schon richtig gesagt, Champions League AD, dafür Europa League Halbfinale. Andererseits, was haben wir gefeiert? Was war das geil, diese Nächte? Auch gerade auch das Spiel gegen Lissabon. Meine Güte, das muss ja wirklich... Wer da wirklich vorher gesagt hat, das Ding, wir gewinnen 2-0 und damit ist die Sache, man hat rumgewitzelt und dann passiert das auf einmal. Es ist natürlich geil, ist kaum zu beschreiben. Basti, du hast es auch schon schön gesagt, diese Nächte mit den Leuten, die man im Endeffekt teilweise auch gerade erst kennengelernt hat oder sich dann in die Arme gefallen ist und einfach mega glücklich war, diese Zeit zu erleben. Auch in London natürlich teilweise auch ein bisschen schwierig gewesen. Die Enttäuschung war riesig, als wir dann natürlich gerade der vorher gehaltene Elfmeter von Trapp, wo du denkst, oh Gott, wir sind so nah dran. Und dann hinten raus das Ding leider noch abzuschenken, ist natürlich extrem ärgerlich gewesen. Andererseits der Stolz, überhaupt dabei sein gewesen zu sein und auch die Eintracht in der Außendarstellung, die immer hieß, ach, wie kann man Eintracht Frankfurt-Fan sein, so ein Scheiß, gibt's bei euch in der Gegend nichts Gescheites, warum bist du nicht Fan von einem gescheiten Mannschaft, sowas hörst du selbst von den größten Idioten heute nicht mehr, die sagen, meine Güte, Respekt, hier die Eintracht, geil, ich guck's mir auch hab mir jedes Donnerstagabendspiel auf RTL angeguckt, war ja geil, wo du denkst, was laberst du für einen Scheiß, was laberst du mich hier voll, aber da siehst du, selbst den größten Idioten konntest du von dieser Mannschaft überzeugen. Und das ist einfach schön. Das ist einfach das, was mich sehr, sehr freut. Du hast ja auch so viele Nebengeschichten gehabt, dass Rode so zurückkommt. Ich meine, wir könnten hier echt eine 8-Stunden-Sendung über die Saison machen, weil wir wahrscheinlich über die Hälfte vergessen, dass Hinteregger ist eine Feelgood-Story. Der Typ kommt hier hin und du hast das Gefühl, der gehört einfach hierher. Wahnsinn. Also wie der integriert wurde, also was ist auch dieser Hinti-Ami-Song, den wir gemacht haben, der landet dann in der Mannschaft, der Typ feiert das. So geil. Rode, wir hätten bei Rode ja auch nicht gedacht, René hat es ganz am Anfang schon gesagt, dass der überhaupt nochmal Fußball spielen kann, richtig. Und dann auf diese Weise. Und der macht dann auch noch dieses Tor gegen. Da gibt es so viele Stories, dann hast du Szenen, wie gesagt, Jovic macht in Mailand das 1-0, er macht bei Chelsea macht er das 1-1, da diese Auswärtsblöcke, also das sind ja auch Eruptionen, die habe ich selber, und wir haben viele Auswärtsspiele alle schon mitgemacht, selber noch nicht erlebt. Also diese 20 Minuten nach dem 1-1 in London waren das lauteste, was ich jemals gehört habe. Also das war dermaßen krank, dass du da kurz standest und nicht wusstest, ob du heulen oder schreien oder Angst haben solltest. Das war ja auch für einen Fan gefühlsmäßig eine ganz, ganz neue Erfahrung. Also so viel stand für uns noch nie auf dem Spiel. Und so krasse Wendung hat es auch nie. Hättest du mir vorher gesagt, Basti, das gibt Elfmeterschießen, hätte ich zu dir gesagt, ja, dann muss ich wahrscheinlich irgendwo hier zu einem Arzt gehen und guck das irgendwie unter Beobachtung am Fernseher. Dann stehst du da drin, bist enttäuscht, aber gleichzeitig auch stolz. Und dann feiern die Fans Hinteregger, wir singen alle zusammen im Herzen von Europa. Das sind Szenen, die werden wir nie vergessen. Und so, ich habe es, glaube ich, bei Fußball 2000 probiert, so zusammenzufassen, die Saison. Das ist so, wenn du einen Geldbetrag hast und gibst den in dem Fall eher für einen teuren Urlaub aus, als statt dir Möbel für deine Wohnung zu kaufen. Manchmal ist es besser, aber du musst halt trotzdem auch ab und zu gucken, dass deine Möbel auf dem neuesten Stand sind. Also so ein bisschen kannst du es so vergleichen. Du wirst bei dem Urlaub auch immer geile Erinnerungen haben, der macht was mit dir. Aber so wirklich einen Wert in der Hand hast du dann für das, was möglich war, hast du ja nicht. Und das ist so ein bisschen, was diese Saison für mich zusammenfasst. Die war ein richtig geiler, teurer Urlaub. Sehr gut. Ja, also ich habe diese Saison immer noch nicht so ganz für mich verarbeitet. Es war so viel positiv, so viel geiles Erlebnis mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bälle Hasebe in letzter Sekunde von der Linie gerettet hat. Der gehaltene Elfer von Trapp gegen Inter, und da war halt einfach so viel geiles Zeug mit dabei. Aber wie ihr schon gesagt habt, so die Erwartungen steigen natürlich auch so ein bisschen mit diesem Erfolg, den man hat, und man fängt irgendwie an zu träumen, und am Ende fällt er dann doch irgendwie sehr tief. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das für mich einsortieren kann. Aber so in Summe haben wir, glaube ich, schon ein, jetzt fahren wir wieder die Geschichte mit Nürnberg auf, wenn man überlegt, wo wir da vor 3 Jahren noch unterwegs waren, ist das schon ein enormer Schritt nach vorne. Und wenn man sieht, dass die Beteiligten da ja dann auch irgendwie alle noch da sind, dass Ben Manga ja jetzt, auch wenn es noch nicht offiziell raus ist, aber wohl seinen Vertrag verlängert hat und bleibt, lässt es halt einfach auch drauf hoffen, dass es da noch weitergeht. Also ich glaube, in Summe kann man sehr zufrieden sein, aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt auch mal die nächsten 2 Wochen ohne Fußball. Das war extrem anstrengend. Und ich war jetzt ja noch nicht mal so viel auswärts irgendwie dabei. Ich habe ja viel dann nur im Fernsehen gesehen, wobei ich da auch immer nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar noch anstrengender ist, weil du halt irgendwie... Fernsehen ist noch schlimmer. Also das habe ich gemerkt, als ich in New York war, ganz alleine morgens um 9.30 Uhr beim Frühstück in irgendeiner verlassenen Bar und muss dieses Schalke-Auswärtsspiel dort schauen. Und Bier trinken, ganz schlimm. Und, nee, habe ich nicht gemacht tatsächlich, weil ich an dem Tag eigentlich noch was vorhatte. Aber der Tag wäre gelaufen gewesen, wenn das bei dem 1-1 geblieben wäre. Also ich war vor diesem Fernseher, weil du kannst gar nichts das rauslassen. Ich habe dann irgendwelche, als Jovic diesen Elfmeter reinhaut, bin ich aus Versehen zu irgendeinem Fremden und habe dem in die Schulter gezwickt. Der hat völlig schockiert geschaut. Also es ist einfach so, das finde ich viel, viel schwieriger als im Stadion, weil da bist du freier. Also diese Erfahrung will ich nicht nochmal machen, zu sagen, ich habe ja auch das Lissabon-Spiel in Miami gesehen mit einem Kumpel, Gott sei Dank, zusammen. Das ging dann noch, wenn du einen Lions genossen hast. Ja. Aber das sind schon auch Grenzerfahrungen, weil du halt vor diesem Fernseher hockst und weiß ich nicht, du hast dann irgendwie auch ständig Gegenstände vor dir, das ist ja auch gefährlich. Also du hast dann irgendwelche, da sind Gläser und Tische und Stühle, also du willst alles irgendwas anpacken. Also René, das war, glaube ich, für dich nicht viel, viel leichter. Als ja, vor allem, wenn du sitzt abends da, du guckst dieses Euroleague-Spiel, es passiert irgendwas Geiles und du kannst nicht mal aufspringen und laut jubeln, weil das Kind oben im Bett liegt und pennt und die Frau dich schon so böse von der Seite anguckt, dann nach dem Motto, jetzt mach das Kind bloß nicht wach. Ich weiß gar nicht, wie viele Kissen ich während dieser Euroleague-Spiele gefressen habe, damit ich nicht anfange, da irgendwie laut rumzujubeln. Es war sehr, sehr anstrengend. Also ich will jetzt einfach mal 2 Wochen ohne Fußball haben und ohne irgendwas, und dann bin ich mir ziemlich sicher, werde ich das irgendwie sehr vermissen, und irgendwie freue ich mich auch so ein bisschen drauf, dass diese Euroleague-Quali stattfindet, weil dann einfach die Zeit bis zum wieder geilen Fußball irgendwie nicht so lang ist, oder zumindest Fußball, den man sich gerne anschauen will, aber es ist auch irgendwie sehr, sehr anstrengend alles. Sehr, sehr anstrengend. Ja, aber so ist halt die Eintracht. Die Eintracht war schon immer anstrengend. Ja, das also ist Fußball, in der Tat richtig. Fußball generell, aber ich weiß nicht, es ist einfach die Diva, und man ist es doch auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin schon gewohnt, dass immer, es ist wie so wie Game of Thrones, wo am Ende dann doch einer stirbt oder irgendwie noch so irgendwas passiert, irgendein Twist kommt noch, weil so dieses oder reine... Sie ist am Ende dann doch vielleicht verkacken, wer weiß. Ja genau, so ein reiner Feel-Good-Movie ist die Eintracht einfach nicht, sondern du musst immer ein bisschen Struggle mit. Die verlangt einem alles ab und irgendwie deshalb schweißt es einen ja auch so zusammen, weil man halt auch, ich werde oft gefragt, so ja, warum sind eigentlich so die Eintracht-Fans so krass oder warum identifizieren sie sich oder warum haben die so Bock auf Europa und während andere Mannschaften da keinen Bock drauf haben. Und ich sag dann immer so, wir haben auch eine besondere Leidensgeschichte, so das von Meisterschaften, die uns genommen wurden und Heinkissen und weiß ich nicht was. In den letzten 30 Jahren ist so viel auch passiert und der Wunsch nach mehr ist immer da gewesen, aber irgendwann wurde man so, auch die Ära Bruchhagen, so gut sie war, die hat einem so platt in den Asphalt gehauen. Bundesliga ist zementiert. Genau, die hat dann so in den Zement gehauen, so lange geschlagen, bis man es irgendwann geschluckt hat und gesagt, okay, ich halte die Schnauze, wir sind graue Maus für den Rest unseres Lebens, ist egal. Moderner Städtekampf, Bundesliga, yay. Und irgendwann war man wirklich einfach nur noch so am Resignieren, aber das Feuer in einem war immer noch so ein bisschen dran und man hat immer nur gewartet, bis irgendwann so der Savior, der White Knight, der Ritter kommt und es endlich mal so irgendwie entfacht. Und ab und zu kommt einer und entfacht es so ein bisschen, aber es reicht noch nicht so ganz. Und irgendwie, ja, also es ist natürlich, die Leidenschaft ist immer da, aber es ist einfach, die Eintracht ist mega anstrengend. Nach fast jedem Bundesligaspiel bin ich einfach nur platt und vor einem Bundesligaspieltag, einerseits freue ich mich drauf, andererseits habe ich teilweise auch richtig Schiss und sitze völlig angespannt da, weil ich nicht weiß, wie ich danach drauf sein werde. Ja, das ist auch für Mitmenschen. Also das ist für Mitmenschen gar nicht so einfach zu wissen. Oh Gott, der Eintracht hat schon wieder verloren. Also du hast dann wirklich auch in deinem engeren Umfeld Leute, die dann mitzittern, aber nicht, weil die für die Eintracht sind, sondern weil die einfach nur hoffen, dass du an dem Tag noch funktionsfähig bist. Also das ist wirklich, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, aber das vergesse ich dann in dem Moment schon wieder. Ja. Naja. In Summe ist es, glaube ich, sehr anstrengend, aber auch irgendwie alles sehr schön. Ja, man kann sich da eh nicht aussuchen. Richtig, eben. Man kann sich da glücklicherweise eh nicht aussuchen. Und das ist auch eine Erkenntnis diese Saison. Du kannst dir so oft noch einreden, tausendmal probieren zu sagen, ja, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Wenn es dann doch nicht klappt, bist du trotzdem sauer. Also damit werde ich wahrscheinlich nächste Saison auch aufhören. Ich werde wahrscheinlich... Was sauer zu sein oder dir das einzureden? Nee, dieses Präventivpessimismus-Zeug. Ich werde den Präventivpessimismus wahrscheinlich beerdigen. Ja. Ich habe das jetzt jahrelang gemacht, hat mir nie was gebracht. Nee, also ich habe immer probiert. Das bringt ja am Ende nichts, weil du kannst es dir versuchen einzureden, es wird am Ende nie funktionieren. Es klappt auch nicht, weil Etienne hat es ja gesagt, hättest du mir vor der Saison gesagt, die Saison läuft so, hätte ich gesagt, ja vielen Dank, wo darf ich Geld hinüberweisen, welches Körperteil muss ich dir schenken? Trotzdem bin ich sauer, dass wir nicht in die Champions League gekommen sind und denke da auch immer wieder drüber nach, zu denken, ah, oh, da, wenn Rebic das 1-0 gegen Mainz macht, war, und die Eintracht in München haben wir doch noch das 1-1 gemacht, egal. Hätte, wäre, wenn, aber es ist egal. Ja, aber ist das nicht auch das, was es dann ausmacht, weil wenn du am Ende dann sitzt und sagst von wegen, ja, hat nicht funktioniert, ist trotzdem schön, ey, dann kannst du es halt auch gleich lassen. Ja, aber bei mir wird das manchmal trotzdem so, dass ich würde gerne manchmal so, dass ich denke, ja, es war jetzt blöd, ärger dich, aber ich ärgere mich manchmal so sehr, als wäre das irgendwas Elementares und das beeinflusst dann andere Sachen, dass ich, keine Ahnung, 2 Tage lang schlecht gelaunt bin. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Aber es ist halt so, ich kann es eh nicht ändern, weil ich bin dann halt aber auch eine Woche geil drauf, wenn irgendwas Geiles passiert. Diesen Preis zahlt man halt, aber meine Güte, dann ist es so. Und ich habe das Gefühl, durch diesen 7. Platz und diese Elfmeterschießen nur bei Chelsea, wenn Etienne eben Game of Thrones angesprochen hat, ich habe dann das Gefühl, durch diese Sachen jetzt und durch dieses Auf und Ab und alles Mögliche, das war noch nicht die letzte Staffel. Also das war noch nicht die letzte Staffel. Ich glaube, da die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich glaube, da kommen noch Sachen, wo wir denken, krass, wer weiß, wofür XY gut war oder weiß ich nicht ganz genau. Keine Ahnung, vielleicht holen wir nächstes Jahr die Euroleague. Ich weiß es nicht genau, aber weil mit ein bisschen mehr Losglück wärst du auch ein bisschen entspannter durch diese Euroleague spaziert, muss man auch sagen. Wir haben nur Champions League Journeys gekriegt. Ja, keine Ahnung. Also, oder keine Ahnung, vielleicht scheiden wir auch in der ersten Runde in Plovdiv aus. In Bulgarien, ja. Verlieren die ersten 4 Bundesligaspiele und gewinnen wieder einen DFB-Pokal. Wer weiß das schon? Ich lass jetzt einfach mal das passieren und schau mal. Ich will mir jetzt noch keine Gedanken darüber machen, weil ich von der letzten Saison noch zu fertig bin. Also ja. Von daher. Sie ist ja auch nicht so lange hier. Eben. Wir haben noch eine Frage zu dem Thema vom Stefan bekommen, und zwar würde er gerne von uns wissen, wer denn unserer Meinung nach der MVP der Bundesliga ist. Der Bundesliga oder von der Eintracht? Der Liga, hat er geschrieben. Ich habe schon in Bundesliga gesagt, das kann ich schnell machen. Für mich ist es Kai Havertz. 19 Jahre jung, Alter, der Spieler ist einfach eine absolute Granate. In dem Alter irgendwie 27 Scorerpunkte oder so. Torgefährlich, Mittelfeldspieler, nachdem, glaube ich, sich die halbe Welt bald umgucken wird, ist für mich so ein, weiß ich nicht, der nächste Michael Ballack oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ein krasses Talent, der auch schon so ein Selbstbewusstsein hat, der am Ball alles kann, verschiedensten Tore, total klar, aber auch in der Birne scheint, wenn man so Interviews von ihm hört und so. Ich kann Leverkusen nicht ab, aber Kai Havertz, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Also das ist schon für mich mit Jadon Sancho, sag ich mal, der auch ein geiler Kicker ist, aber Kai Havertz ist für mich der MVP. Ich mach weiter, weil Etienne meinen angeteasert hat, ich nehme Sancho. Der hat so natürlich nur ein bisschen doch so eine kleine Delle drin gehabt, aber der ist auch noch ein junger Kerl. Der hat für mich teilweise selbst dieses zu der Zeit noch gute Dortmunder Spiel nochmal auf ein anderes Level gehoben. Also das ist ein Kicker, den habe ich sehr, sehr gerne zugeschaut. Und wenn ich Engländer wäre, würde ich zuversichtlich in die Zukunft schauen, weil die haben nicht nur den, die haben auch noch viele andere Talente von diesem Kaliber. Das ist schon ein richtig geiler Kicker. Ich bin gespannt, wo der nächstes Jahr spielt und wie viel Geld Dortmund da einnehmen wird. Dennis? Ich sage tatsächlich, auch wenn es hier um die Liga geht, für mich ist der MVP Haller, weil er einfach, wenn er gespielt hat, die Präsenz, wir haben es vorhin schon angesprochen, ich finde, das kann kaum ein Spieler in der Bundesliga so den Ball, mit allen möglichen Langholz, was wir auf den gespielt haben, wo du immer gesagt hast, ach du Schande, hat er wirklich in 90% der Fälle super verarbeitet, hat eine sehr geile Präsenz, konnte den Ball sehr gut verteilen, hat uns extrem gefehlt. Basti, hast vorhin auch, glaube ich, schon angesprochen gehabt. Ich glaube, mit Haller wäre die Saison auf jeden Fall mit einem fitten Haller am Ende auf dem Champions-League-Platz geendet, auch wenn wir im Endeffekt hier mit Chelsea und so weiter die Belastung hatten. Denn du hast gemerkt, das System hat dann bei uns nicht mehr funktioniert, aber auch generell hast du gesehen, dass die anderen Spieler viel besser einzuschätzen waren von den Spielern. Mit einem Haller hast du immer noch mal jemanden drin, der einfach schwer, du kannst du 3-4 Leute drauf abstellen und er macht trotzdem noch was aus dem und schafft Räume. Deshalb für mich auf jeden Fall MVP ist Haller, weil er auch bei anderen Clubs, und deshalb, das ist ja das, wo wir eigentlich dann wieder sagen müssen, wie schade, wenn er gehen sollte, auch bei viel, viel größeren Mannschaften vom Namen her spielen könnte und trotzdem rausstechen würde als jetzt bei der Eintracht. Und bei der Eintracht war er auf jeden Fall sowieso der Überragende. Ich denke aber auch in der Liga hat er auf jeden Fall ganz oben mitgespielt. Ich habe auch schon ein bisschen auf dieser Frage rumgekaut und an Ermangelung von anderen Spielen, von anderen Mannschaften, die ich mir häufig angeguckt habe, ist es auch bei mir ein Eintracht-Spieler und zwar Sebastian Rode, der nach anderthalb Jahren quasi nicht Fußball spielen, sich so immens in diesem Mittelfeld aufreibt, in diese Zweikämpfe da geht, als wandelnder Ganzkörperkrampf über den Platz läuft, aber trotzdem nicht aufgibt. Zwischenzeitlich aussah wie einer, der irgendwie bei Mike Tyson und Rocky gleichzeitig irgendwie in die Mangel genommen wurde und trotzdem noch auf dem Platz stand. Und am Ende halt quasi nur durch die Vielzahl der Verletzungen und der Knieverletzung dann da irgendwie ausgeschaltet werden konnte und das eben nach diesen anderthalb Jahren quasi ohne Fußballspiel. Hut ab. Jo. Kann man alles unterschreiben, zeigt ja. Aber auch das, was ich irgendwann mal gesagt habe, dass diese Bundesliga-Saison nicht so krass war. Also, dass vom Meister kein Spieler dabei ist, von Dortmund einer, der auch eine Delle hatte. Und mit Havertz einer von einer Mannschaft, die auch am Ende nicht genau weiß, wie sie in die Champions League gekommen ist und während der Saison den Trainer gewechselt hat. Also, ja, die Bundesliga ist. Also der richtige Ausreißer ist irgendwie nicht mehr drin, das stimmt schon. Ganz so stark. Also, das heißt, das Gefühl, fast jeder ist auf so dem Platz gelandet, wo er einigermaßen hingehört. Also, so krass eigentlich. Naja. Schauen wir mal. Ich hoffe, Stefan ist mit seiner Antwort oder mit unserer Antwort dann zufrieden. Das Ganze wird ja dann nochmal in dessen Podcast Polykick nochmal aufgearbeitet. Da wird dann nochmal gesammelt. Vielleicht wollt ihr dann da auch nochmal rein. Ach, guck an, da habe ich auch schon mal 93, habe ich doch auch schon was dahin geschickt. Da habe ich aber Kostic gesagt. Von daher habe ich jetzt euch zwei genannt. Hervorragend. Hervorragend. Ja. So, dann gucken wir doch mal, was andere Menschen genannt haben. Dann kommen wir nämlich an dieser Stelle zum Dummschwätzer der Woche. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir natürlich erstmal auflösen, wer denn in der letzten Woche gewonnen hat. Und wir haben auf dem Treppchen auf Platz 3 den Herrn Uca, der sich ja wunderbar geschwert hat über diese Bierdusche nach dem Jubel vor der Eintracht-Heimkurve. Auf Platz 2 unser aller Freund Pratzo für sein wunderbares Auftreten im Sportstudio. Und auf Platz 1 mit 39,1% der Präsident von Aue, der alle Nichtmütter aufruft, doch Mutter zu werden. Das war geil. Werdet Mütter! Fragt die DNA zu Wismut Aue! Oh Gott, das wäre beruhigt. Das ist immer noch fürchterlich. Das ist auf so vielen Ebenen einfach falsch. Das war sehr, sehr creepy. Vor allem, wie er auch eröffnet. Liebe Kameraden! Alter, Alter, Alter. Hey. Hat er Kameraden oder hat er Genossen gesagt? Nee, Kameraden. Kameraden. Liebe Kameraden. Ja. Und alle. Und vor allen Dingen, wie er dann auf Mädels losgegangen sind, die keine Kinder haben. So. Und alle Frauen, die keine Kinder haben, werdet Mütter. Oh Gott, das will, Alter. Da habe ich da gestanden, habe ich mir auch gedacht, das ist doch nicht sein Ernst gerade. Naja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau. So, wir haben auf der Nominiertenliste für diese Woche und da steigen wir gleich mit einem absoluten Highlight an. Das wurde uns geschickt vom Chris, vom Jan, vom Superbad und vom Mijo und zwar unser aller auch Freund Julian Nagelsmann für seine wunderbar kontroversen Aussagen zu 50+1 und der Laterne. Wer es nicht mitgekriegt hat, der hatte irgendwie was gesagt, ist gefragt worden zu irgendwie Vergleich Deutschland, also Bundesliga zu Premier League, Aufhebung 50+1 und hat diesen Vergleich mit dieser Laterne da irgendwie gebracht, so nach dem Motto, den einen zeigt sie den Weg und die dummen Menschen klammern sich irgendwie dran. Wohl wissend, dass er ja in einem Verein unterwegs ist, der so ein bisschen da ausgenommen ist, beziehungsweise zu einem Verein geht, der da auch von ausgenommen ist und da jetzt auch nicht wesentlich viel mehr erreicht hat, also auch so ein bisschen fehlerhaft seine Logik an dieser Stelle. Aber ist halt Julian Nagelsmann. Vor allen Dingen würde der sich, dies macht auch für ihn keine, der würde sich ins eigene Knie schießen, wenn das nicht so wäre. Ja. Weil die Vereine, für die er arbeitet, profitieren davon, dass die wichtigen Vereine das eben nicht dürfen. Also wenn das alles aufgelöst werden würde, dann wären Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg schneller weg, als er irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas sagen kann. Aber der Typ ist eh schwierig, weil ich würde diese Nominierung noch ergänzen um diese Aussagen zu Mateta. Ich habe einen Artikel gelesen, Nagelsmann ist sauer auf Mateta und ich habe gedacht, ach, weil er eben nicht in die Augen geguckt hat. Also ja, ich habe diesen Artikel gelesen, dann habe ich gedacht, gut, das wird ein, weiß ich nicht, da gab es eine rote Karte, Tor zurückgenommen. Ich habe gedacht, da gab es vielleicht so, dass sie sich irgendwie geschubst haben oder dass er gesagt hat, geh schneller raus bei der Auswechslung, was weiß ich was. Und dann lese ich diesen Artikel und frage, was ist denn passiert? Und dann muss ich irgendwie rausfinden, dass es nur darum ging, dass er ihm die Hand gegeben hat nach dem Spiel, ihn aber nicht in die Augen geschaut hat. Und das denkt er, das ist ein wichtiger Faktor, das, was er der Presse erzählen muss. Da habe ich mir auch nur gedacht, weiß ich nicht. Etienne hat ja vorhin gesagt, er will den Burgerladen nicht bei der Polizei anschwärzen. Julian Nagelsmann würde wahrscheinlich sogar die Bundeswehr anrufen. Also der Typ... Der Typ ist, glaube ich, echt dieser nervige Nachbar, der steht um, weiß ich nicht, 5:05 bei dir vor der Tür und sagt, hier, Mittagsruhe. Ey, du musst aber, wenn du in dem Alter schon, weiß, sag ich mal, so hochrangig bist und andere Leute rumkommandierst, ich weiß nicht, da muss ja auch irgendwas schiefgelaufen sein. Also der mag ja ein guter Trainer sein und so, aber der war bestimmt auch schon Berufswunsch Bademeister in der Grundschule oder so. Also der ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht als Partygast Nummer 1 zu meinem Geburtstag einladen. Nee. Und sagen, ey, der Nagelsmann kommt, Leute, macht euch ready, das wird eine richtig gute Zeit. Okay. Der kommt auf deine Party um 9 Uhr und beschwert sich, dass, keine Ahnung, dass kein Sprudelwasser da ist und geht wieder um Viertel nach 9. Der erzählt dir dann auch. Der würde freiwilligen Polizeidienst machen und würde im Endeffekt die Leute ankacken. Das ist so ein typischer vom der erzählt dir dann auch was, der erzählt dir dann was auch auf seine, was er anders machen würde auf deiner Party, so. Ja, aber dann auch so passive-aggressive, so. Ja, das ist ein schönes Buffet. Das ist aber ein schönes Buffet. Ah, ich hätte es anders gemacht, aber es ist ja auch geil. Es ist ja deine Party. Ist ja nicht meine Party. Wenn ich eine machen will, dann mache ich halt selber eine Party. Aber, naja, das essen vielleicht nicht viele. Naja, das fehlt. Ey, ganz ehrlich, hau ab! Ja, genau, passiv-aggressiv trifft es ganz gut. Aber immer dieses verschmitzte, er sagt ja mal, ja, ist egal, aber sagt es dann trotzdem. So. Mhm. Ja. Der sagt auch immer so, der wurde, glaube ich, mal zur Nationalmannschaft gefragt und hat wirklich gesagt, ja, ich kann nicht fassen, dass ich zu jedem Scheiß befragt werde, während er eine Woche vorher bei einer Pressekonferenz seine Einkaufsliste mit Paprika-Liona vorgelesen hat. Da habe ich mir dann auch gedacht, das passt einfach nicht. Der Typ, und das wird ein spannendes Sozialexperiment, wenn der mit seinem Gerechtigkeitsbewusstsein zusammen mit Minzlaff, Mateschitz und Rangnick, wenn die sich irgendwie vermischen, das wird eine echt merkwürdige Geschichte, glaube ich. Das wird noch für einige Nominierungen in dieser Kategorie hier sorgen, glaube ich. Ja, dann müssen wir uns, glaube ich, dauerhaft für die nächste Saison überlegen, ob wir die so ein bisschen ausklammern, weil das springt dann tatsächlich total den Rahmen. Da hat ja keiner mehr eine valide Chance. Schauen wir mal. Dann haben wir noch einen zweiten Nominierten, der wurde uns geschickt von Tobi Lix, und zwar nominiert er Lotto Hessen, die ja bei dieser, wir hatten es ja schon erwähnt, die Eintracht versteigert, ihre Halbfinal-Trikots unterschrieben. Und Lotto Hessen hat da fleißig mitgeboten und versucht, diese Trikots zu ersteigern und hat auch auf Nachfrage auf Twitter darauf gesagt, von wegen, dass das irgendwie als Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie, Identität oder irgendwas, nimmt natürlich damit auch so ein bisschen den Fans, die jetzt irgendwie alles an Geld noch zusammenkratzen, um sich vielleicht eins dieser geilen Trikots zu sichern, so ein bisschen auch da die Luft raus, weil die natürlich ein bisschen mehr Ressourcen in der Hinterhand haben. Ja. Merkwürdig. Ja. Und dann haben wir noch einen letzten Nominierten und den habe ich erweitert. Und zwar kommt der von Milan. Und zwar hatte er die UEFA nominiert dafür, dass es keine Ticketbörse zum Euroleague-Finale gibt. Und ich habe das Ganze noch erweitert für alles, was die UEFA da gerade falsch macht, weil ja jetzt dann auch vorgestern, ich weiß es gerade nicht mehr genau, die Aussage ja auch kam, dass Mkhitaryan nicht mit zum Finale reisen wird, weil er sich als Armenier da einfach nicht sicher fühlt. Das passiert halt, wenn man meint, so ein Finale da hinzugeben, wo es jetzt stattfindet. Ja, das ist eh eine Farce. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass wir da nicht hingekommen sind. Was ich am Anfang schon fand, dass es krass war, dass jeder Verein nur 6.000 Karten kriegt. So verrückt, ja. Die können irgendwie pro Tag nur 15.000 Leute überhaupt empfangen in dem Land, glaube ich. Also ich frage mich, was sie vorgehabt hätten, wenn die Eintracht-Fans da eingefallen wären mit 40.000. Und ist es nicht jetzt auch so, dass irgendwie wenig Karten nur abgenommen werden, weil es wenig Flüge von England dahin gibt? Ja, genau. Und es gibt halt aber auch, Klopp hat das sogar, glaube ich, gesagt, es gibt auch irgendwie Hotelpreise für, was weiß ich, 680 Euro und so ein Kram. Ja, die Schraube ist natürlich jetzt ordentlich hoch. Ja, ganz ehrlich, Leute. Das ist vor allen Dingen, das ist ja auch bekannt. Also das war das nicht vor ein paar Jahren schon mal irgendwie so, dass da irgendein Spieler nicht mit konnte oder sonst irgendwas? Also das ist ja nichts Neues, was da ändert sich ja auch nichts. Und die UEFA redet immer von, ja, Equal Game und Respekt und ja, bla bla, und gibt ein Finale dahin, wo ein Spieler aus Sicherheitsgründen nicht hinreisen kann, Leute. Was ist das denn? Ich weiß nicht, also das ist, das Problem an der Sache ist, man hat sich da schon, wie bei Trump und bei allen Sachen, man hat sich da schon so sehr dran gewöhnt, das hat schon gar keinen Aufregerfaktor mehr, weil du denkst, ah ja gut, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet, und das ist eigentlich das Traurige, dass man so abgestumpft ist, dass man denkt, ja gut, Europa League Finale in Baku ist ganz normal, da werden schon Gelder geflossen sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil Chelsea und Arsenal jeweils, ich glaube Chelsea hat nur 600 Karten genommen, also das muss man sich mal reinziehen. Okay. 600 haben die genommen und Arsenal, glaube ich, 3000. Das heißt, da sind 3600 wirkliche Leute im Stadion, die das Spiel bockt. Und ich bin gespannt. Bestsponsorenmist, ja. Wenn überhaupt. Also ich bin gespannt, ob da nicht ein Euroleague-Finale stattfindet, wo die Hälfte des Stadions leer ist. Also Vielleicht wollen die uns schon darauf vorbereiten, dass Leipzig bald Europa erobert. Ja, die kommen beide aus London. Die Vereine sagen sich, ey, warum können wir nicht hier spielen? Ich meine, ja, das wäre doch geil. Wembley. Wir sind beide hier. Warum müssen wir jetzt beide irgendwie 15.000 Kilometer fliegen, um da zu spielen? Wir haben geilere Stadien, geilere Zugangsmöglichkeiten. Alles ist viel besser. Warum machen wir das? Wie war das? Die beiden Stadien liegen irgendwie 20 Kilometer auseinander? Macht überhaupt, also rein logistisch macht es 0,0 Sinn. Ja. Kann eigentlich nur darauf, also es kann man sich nur erklären, dass da irgendwelche, weiß ich nicht, komischen, obskuren Gelder geflossen sind oder so. Anders kann man sich das auch überhaupt nicht erklären. Ja. Obwohl ich ja die Aktion auch von ganz vielen London-Fans geil fand, die ja jetzt geschlossen wohl oder mit sehr vielen nach Mallorca fliegen. Und Mallorca im Endeffekt ja schon angekündigt hat, dass in dem Zeitraum kein Bierverkauf stattfinden wird. Auf der Straße darf nicht getrunken werden. Also die haben extrem Angst, dass jetzt entsprechend sehr, sehr viele London-Fans dort einfallen und einfach die Insel auseinandernehmen. Aber gut, sind wir mal gespannt. Wird auf jeden Fall bestimmt eine interessante Zeit. Also wer Lust und Zeit hat, Mallorca, das Datum ist bekannt. Viel Spaß. Großartig, ja. Gut, das sind die Nominierten, die wir von unseren Hörern bekommen haben. Hättet ihr noch Ergänzungen oder habt ihr noch Ergänzungen? So rum. Eine Ergänzung, aber das Problem ist hier, ich krieg's leider, ich hab den Link nicht mehr gefunden, deshalb habe ich es noch nicht eingetragen. Es gab doch jetzt von Uli Hoeneß die Grenze 80 Millionen Transfers, mehr soll's nicht werden. Die Nominierung gilt aber nicht Uli Hoeneß in dem Fall, sondern Brazzo, der sich wunderbar medial dazu geäußert hat wieder, anstatt dass er dann einfach sagt, ja, das akzeptieren wir, weil das ist einfach so, wollte er irgendwie erklären, warum das so ist und was im Fußball das bedeutet, dass Transfers wie die 120 Millionen von einem Griezmann ja dadurch dann wegfallen, wo jeder weiß, Griezmann will überhaupt nicht zu Bayern. Also es ist so richtiger Käse, alles miteinander vermischt und es zeigt einfach wieder die absolute Inkompetenz von Brazzo. Bitte nie mehr ihm irgendeine Frage stellen oder in die Kamera sprechen lassen oder in irgendein Mikrofon, weil es ist so grauenvoll. Es ist wirklich, ich schäme mich allein dafür, das zuzuhören. Ja, das meine ich da du hast diesen Fremdschämenfaktor, ich kann mir das schon gar nicht mehr anschauen und mittlerweile tut er mir fast schon leid. Ich verstehe nicht, wer den in diese Situation gebracht hat, zu sagen, okay, das ist eine gute Idee, du bist die Sprache auch nach außen. Vor allen Dingen, es gibt doch, um auf Game of Thrones zu kommen, es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht, wie Film alle mit der Serie seid, aber da sagt Tywin Lannister zu Joffrey, der da so, ich bin der König, und sagt, ein echter König muss nicht dauernd sagen, dass er der König ist, so ungefähr. Und genau das gleiche ist bei Brazzo, der dauernd kommt irgendeiner und sagt, wie toll die Arbeit ist von Brazzo. Der Brazzo ist so wichtig, der ist so toll, der macht so tolle Arbeit, der ist so toll. Es gab es noch nie, dass ein Präsidium ständig seinen Manager so loben musste. Und das alleine spricht schon Bände. Auch wenn man sich den Abschied von Ribéry und Robben anguckt und dann siehst du dann Hoeneß, der in Tränen aufgeht. Kann ich auch irgendwo verstehen, die haben eine enge Bindung und so weiter und Rummenigge. Und dann kommt der Brazzo und stellt sich da mit auf das Foto und denkst so, was hat der mit denen zu tun? Also, du kennst die seit anderthalb Jahren, Alter. Danke. Aber er muss halt irgendwie mit auf dieses, und dann jetzt ist er auf dem Abschiedsfoto, wo Rummenigge, Ribéry und Robben, die so eine gemeinschaftliche Zeit haben und Brazzo. Ja, ey, das ist so wirklich der Typ, Alter. Naja. Das ist schon echt Wahnsinn. Dieser Sportstudio-Auftritt war ja auch schon, das ist ja. War echt auch skurril, ja. Ja, das sind die skurrilsten Sachen in der Saison schon mit dem passiert. Der hat ja auch teilweise irgendwie vorm Spiel, musste er vom Sky-Reporter vorm Spiel erfahren, welcher Spieler im Kader ist und welcher nicht. Also, das ist. Ich verstehe nicht, dass man den in diese Situation bringt, zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen, zu sagen, okay, du bist jetzt hier unser Azubi. Du lernst jetzt mal und dann hältst du dich im Hintergrund, du kannst gucken, da, keine Ahnung, du machst das jetzt 2-3 Jahre. Ich weiß nicht, ich glaube, mit Simon Rolfes wurde das zum Beispiel auch gemacht. Der hat dann irgendwie oder Frank Baumann damals auch, der hat da erstmal zugeschaut und bla bla. Der wurde direkt, du hast das Gefühl gehabt, man hat das Gefühl, die haben direkt den Hausmeister zum Sportdirektor gemacht. Der muss dann erstmal gucken. Das ist ein Mysterium, was ich bis heute mir nur so erklären kann, dass Uli Hoeneß halt wirklich dieser Mafia-Pate ist, der Leute in Positionen bringt, in denen sie eigentlich nichts verloren haben, weil er sich dann ihrer ewigen Dankbarkeit sicher sein kann und er so dieser Oberhaupttyp ist. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Stimmt. Weil wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich kotzen, würde ich dran denken würde, dass Sammer, Reschke und Guardiola bei mir irgendwie in Charge waren und so einen klinisch geilen Fußball gespielt haben und jetzt Uli Brazzo, keine Ahnung, darum Affen, und mir dann erzählen wollen, ja, wir haben jetzt ein Limit für 80 Millionen. Das ist so, wie Dennis schon gesagt hat, das kann ich auch sagen, weil die Spieler, die drüber kosten, die wollen eh nicht zu dir. Hm. So, weißt du, das ist so, wie wenn du weißt, deine Freundin macht mit dir Schluss. Ja, ich mache auch mit dir Schluss. So, nein, machst du nicht, Alter. Eh keine Chance. Gemeinschaftlich, weil wir haben beide Schluss gemacht. Genau so. Und dann denkst du, und Griezmann denkt dann, stell dir vor, Griezmann hört das und denkt, ja, klar, ich bin auch zu Bayern gegangen. Natürlich. Die Bayern spüren, glaube ich, einfach auch, dass sie, haben wir ja jetzt auch leidvoll erfahren, dass sie europäisch nicht mehr die erste Geige spielen, sowohl finanziell und mittlerweile, früher konnten sie sogar noch geil ausgleichen, weil sie da wirklich clever gearbeitet haben. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also, Liverpool war nicht mal gut drauf gegen Bayern. Also, wenn Liverpool so gespielt hätte wie im Rückspiel gegen Barcelona, hätten die 7-0 gewonnen. Also von daher, ich bin gespannt, was die Bayern jetzt machen, gerade mit Kovac, wie die das moderieren, dass der nicht mehr Trainer sein wird. Das wird sehr, sehr spannend alles. Ja, das definitiv. Auf jeden Fall eine sinnvolle Nominierung der Herr Brazzo. Gut, wenn ihr sonst nichts weiter habt, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was zu tun ist. Ihr geht auf eintracht-podcast.de, da auf die aktuelle Folge und stimmt ab und dann schauen wir mal, wer es in dieser Woche dann wird. Dann müssen wir jetzt natürlich auch, nachdem wir jetzt über dieses ganze Dummgeschwätz gesprochen haben, eine gute Tat küren und dafür brauchen wir erstmal den Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und das eine hatten wir vorhin schon erwähnt, das ist eine kleine gute Tat der Woche, wir wollen es auch wirklich klein halten, und zwar die Schützenhilfe der Kollegen aus Mainz, dafür, dass die Eintracht dann damit noch Platz 7 erreicht hat. Ja, ist jetzt auch mal gut, Alter. Ich sage ja klein. Aber das viel größere Ding, das wurde uns von Sounds to Move und von Babsack SGE geschickt, ist, wir hatten es ja gerade eben erwähnt, es gibt keine Ticketbörse, auf die ja der ein oder andere Eintracht-Fan auch gehofft hat, als er sich im März schon Karten für Baku gesichert hat, die es ja jetzt nicht gibt, und man hat jetzt einen anderen kreativen Weg gefunden, und zwar kam ein Eintracht-Fan auf die Idee, mal zu gucken, wem man denn diese Karten vielleicht geben könnte, und es gibt ein SOS Kinderdorf in Baku und es haben sich mittlerweile schon über 100 Eintracht-Fans dazu bereit erklärt, ihre Karten zu spenden für die Kinder in diesem Kinderdorf, dass die jetzt da hingehen können und sich dieses Spiel angucken, weil für die ist es halt auch nicht so einfach, sich so eine Karte irgendwie zu leisten, und da sind wohl schon einige an Karten auf dem Postweg, und also wenn das mal nicht ein kreativer Weg ist, mit diesen untauschbaren Karten umzugehen, dann weiß ich auch nicht weiter. Gute Sache. Ja. Gute Sache. Ich habe trotzdem nicht alles verstanden, weil mich haben viele Leute auch angeschrieben, ob ich das wüsste. Vielleicht weiß einer von euch. Gab es dann teilweise Karten, die man umschreiben konnte, und manche musste man einfach verfallen lassen oder was? Weil es gab auch viele Leute, die Antwort von UEFA bekommen haben, zu sagen, ja, die Karten sind nicht übertragbar. Ja, es gibt wohl einige, die übertragbar sind, so wie ich das verstanden habe. Ja. Okay, gut, weil das habe ich dann, habe ich nicht verstanden, aber gut. Es ist aber auch total seltsam, dass es so solche und solche gibt. Ich verstehe schon auch, was du meinst. Basti, ist echt ein seltsames System wieder. Aber ich vermute mal, dass die da unterschieden haben zwischen neutralen Karten und denen, die halt irgendwie vielleicht im Fanbereich sind oder irgendwas. Nee, die haben ja da auch ihre Aufteilung. Also wäre jetzt die einzige Erklärung, die ich da jetzt irgendwie hätte. Also ich habe von Eintracht-Fans gesehen, die sich vorher neutrale Karten besorgt hatten bei diesen paar Verfahren da, Ja, die, genau. die das wollten an London-Fans abgeben und dann haben die eine E-Mail gekriegt, nee, sorry, nicht übertragbar, die Karte ist nur auf ihren Namen ausgestellt und können wir leider nichts machen. Okay. Und dann der beste Satz am Ende, wir hoffen auf ihr Verständnis, natürlich habe ich dafür Verständnis, wenn es, da bleibt das Stadion halt leer, ist doch super. Ja, es wird ein trauriges Spiel, aber wenn damit noch irgendwie ein paar Kinder wenigstens das Fußballspiel da vor Ort sehen können. Weißt du, was ich der UEFA oder dem Betreiber dann zutraue? Dass diese ganzen Kinder sich so sehr freuen, kommen damit 200 an und dann gucken die auf die Kölner, da steht der Name nicht drauf, die lassen nicht rein. Das will ich dann tatsächlich zutrauen. Also ich glaube, wenn sie das jetzt machen, dann können sie sich, glaube ich, echt auf viel negatives Echo gefasst machen. Also das ist ja so schon nicht gerade wenig, was da jetzt gerade irgendwie passiert, aber wenn die Nummer jetzt noch fahren, bah, weiß ich nicht. Ja. Da siehst du die nächsten 4 Wochen erstmal nichts vom Wolf in der Zeitung oder vom Waschbären, wenn das kommt. Der arme Wolf, Alter, das habe ich heute gelesen. Jetzt haben es wirklich diese ganzen Idioten geschafft, immer so laut zu schreien, dass wirklich heute beschlossen wurde, dass es erleichtert wurde, dass Wölfe abgeschossen werden dürfen. Was ist denn los, Leute, Alter? Was für Zeiten leben wir denn? Da gibt's. Naja. Was reden wir von dem Tier oder von den Fußballfans vom. Da habe ich teilweise unterschiedliche Meinungen. Ausnahmsweise von dem. Aber nur teilweise. Ja. Also der Wolf darf jetzt wieder sehr leicht geschossen werden. Übrigens, das Neueste aus der Gerüchteküche ist, es gibt wohl einen sehr gut informierten Werder-Fan, der wiederum Berater kennt von Grujic angeblich und der sagt, der geht 2 Jahre Leihgeschäft zu Bremen. Grujic? Warum? Boah, das wäre aber wirklich ein Kontor. Alter, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Also, wie gesagt, hat einer im Eintracht-Forum gepostet, einen Link zum Werder-Forum. Also ist alles mit Vorsicht zu genießen, aber der genießt da wohl in dem Werder-Forum, genießt er wohl hohes Ansehen, weil er wohl schon mit der einen oder anderen Aussage mal recht hatte. Aber warten wir es mal ab. Das fände ich auch scheiße, weil Grujic ist so ist ganz heimlich so ein bisschen mein Wunschspieler, ehrlich gesagt. Ja, naja. Aber gut, wenn der die Eintracht noch dazwischen grätscht. Halt, dann kommt der nur nicht, weil wir einen geilen Äther haben. Genau. Ich wollte schon sagen, danke für diese schlechte Nachricht, Etienne. Zum Abschluss der Sendung. Was heißt hier zum Abschluss der Sendung? Wir haben Empfehlungen vor uns, Freunde der Nacht. Die müssen wir auch noch machen. Basti hat gerade eben noch Links geschickt, der will noch was loswerden. Sehr gut. Aber erstmal noch der Jingle. Nee, wo ist er denn hin, der Jingle? Ich hab's verkackt. Auf den letzten Metern hat er's verkackt. Großartig. Irgendwer hat mein Soundboard. Moment, ich muss mal zum Soundboard rollen. Wie die Eintracht. Ja, ich muss mal zum Soundboard rollen und dann hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und diese Woche auch Etienne natürlich, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Marvin, also known as Etienne. Ja, Marvin, also known as Etienne. Genau, ich mach's ganz kurz. Ich habe eine Empfehlung, die ist aber auch umso wichtiger. Am Sonntag sind Europawahlen und wer da nicht hingeht, ist ein Arsch. Ganz einfach. So ist es. So ist es. Basti. Ich mache jetzt mal 2 Dinge in eigener Sache. Marvin ist ja nicht da. Dann benutze ich seinen Slot mit. Deswegen nehme ich 2 Sachen. Aha. Und zwar startet morgen tatsächlich ein neues Podcast-Projekt von mir zusammen mit dem HR bzw. HR-Info. Und zwar ist das ein Gerichtspodcast, der heißt Verurteilt. Den mache ich zusammen mit Heike Berufka. Den werden die meisten Leute zumindest im Frankfurter Raum kennen. Das ist eine berühmte Gerichtsreporterin. Ja, und eigentlich ist es ja gar nicht so mein Thema, aber das ist wahrscheinlich genau das Interessante, dass so ein bisschen, wir besprechen immer aktuelle oder alte Fälle, die irgendwie auf den ersten Blick klar scheinen, aber wo es dann irgendwelche Wendungen gibt, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht. Und die erste Sendung, die wir aufgenommen haben, war schon sehr, sehr interessant. Da geht es darum, dass ein Mann seine Frau mit der Bratpfanne erschlägt und da erfahren wir halt immer mehr über diese Geschichte. Und was auch, keine Ahnung, was Justiz leisten kann, was nicht und so weiter. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was mal gar nichts mit Fußball zu tun hat. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Also ich freue mich jetzt. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen die nächsten Folgen aufnehmen, kommen alle 2 Wochen raus. Alle Infos zu der Sendung und zu Heike und zu mir gibt's dann auf dem Link, der in den Shownotes sein wird. Ist ein spannendes Projekt. Ich bin selber noch nicht genau sicher, wo das hinführt, aber ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, weil es A, nichts mit Fußball zu tun hat und ein Thema behandelt, was jetzt nicht, weiß ich nicht, wo die Leute mich nicht auf den ersten Blick, beziehungsweise nicht auf der Seite, auf den ersten Blick mit in Verbindung bringen würden. Ja, ich hoffe, dass die paar Leute da mal reinhören werden. Es gibt und auf jeden Fall ein witziges Bild von dir und Heike. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Basti gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Allein dafür lohnt es sich schon mal, auf den Link zu klicken. Bitte. Genau, und ich habe gerade eben festgestellt, wer jetzt schon den RSS-Feed in seinen Podcatcher schmeißt, der kriegt sogar die erste Folge jetzt schon serviert. Also noch nicht Donnerstag und schon Freitag. Im Chat steht's doch auch schon. Okay, ja, nein. Ich bin gespannt, was die Leute davon haben. Ich weiß selber nicht. Also es ist für mich auch eine komplett neue Erfahrung, mal weg vom Sport. Bisschen seriös sein, also es ist mir auch ein bisschen schwer gefallen. Ich bin gespannt, wie mir das in nächsten Du bist Folgen. Da seriös, dann höre ich bisschen nicht. Seriös ist auch schön. Ich habe gesagt, ein bisschen, René. Entschuldigung. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es ankommt und was daraus wird. Und worauf ich auch noch sehr, sehr gespannt bin, ich habe es, glaube ich, hier noch gar nicht gesagt, dass wir im Dezember am 11.12. mit unserem befreundeten Podcast von 93, den der René öfters hier erwähnt, in der Batsch Cup Frankfurt auf der Bühne sind tatsächlich für unseren 93 Weihnachtsding Jahresrückblick mäßig mit Axel, Enzo, David und ich. Und da gibt's noch einige Restkarten. Also ich wollte es jetzt auch hier nochmal sagen, weil wir haben bei 93 dann bei den Live-Shows, die wir jetzt im Juni haben, haben wir viel Gejammer gehört. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Deswegen sind wir jetzt in der Batsch Cup. Da sollte es eigentlich für jeden Karten geben. Wir haben, glaube ich, 600 Karten gibt's. Der Großteil ist schon weg. Es gibt auf jeden Fall noch welche. Also wer da Bock drauf hat, werden mit Sicherheit, weil wir dann in Frankfurt sind, auch einige Worte über die Eintracht verlieren. Würde mich freuen, den einen oder anderen von hier auch dort zu sehen. Also von daher habe ich das jetzt hier auch nochmal empfohlen. Link und alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Und ansonsten habe ich gar nichts mehr. Sehr gut. Dabei. Ich kann leider nichts empfehlen. Etienne, wie sieht's bei dir aus? Auch immer, also mache ich auch ein bisschen Werbung für meinen Podcast oder was. Gerne. Für alle, die ihn nicht kennen, ich habe auch noch. Hat auf jeden Fall einen geilen Namen, der Podcast. Ja, Podcast ohne richtigen Namen, kurz Porn. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die ganz früher Giga geguckt haben und dann noch Georg Zahl kennen, den Glatzkopf, dem Games-Bereich mit Jochen Dominikus damals. Mit den beiden mache ich zusammen diesen Podcast und reden über dies, das, alles Mögliche. Ist sehr lustig, macht mir sehr viel Spaß. Wer noch nicht kennt, kann ihn dann überall, wo es Podcasts gibt, hören. Podcast ohne richtigen Namen. Und ansonsten kann ich noch eine Serie empfehlen. Ich habe selber erst die erste Folge gesehen, aber Tschernobyl, hier neue HBO-Serie, gibt es, glaube ich, auch auf Sky. Ist so ein bisschen, erzählt so das, was eben 86 da passiert ist in Tschernobyl, aber auf so eine, also es ist so nachgespielt, also schon Drama-Serie mit halt echtem Inhalt und es ist wirklich brutal gut und spannend und ich weiß nicht, welcher Jahrgang ihr so seid, ihr seid ja auch alle, wir sind ja alle so ungefähr plus minus, wir haben das ja irgendwie, wir haben ja ein bisschen Strahlen abgekriegt. So sieht ja aus. Der andere mehr. Ne? Ja. Der ein oder andere mehr, ich meine, Basti war nicht immer so. Ja? Leute. Naja. Und deshalb kann ich das empfehlen. Tschernobyl. Okay. Folgen. Ich habe den Trailer gesehen, das sah schon sehr vielversprechend aus. Es ist natürlich ärgerlich, dass das Ding irgendwie nur bei Sky ist. Wie viele Folgen hat das? Also insgesamt, erste Staffel, glaube ich, 10 Folgen oder 8 oder 10 Folgen. Aber 10 meine ich. Erst 3. Ja, gibt erst 3 Folgen. Ich bin so einer, ich warte, bis alle verfügbar sind, weil ich will da nicht warten. Ja. Habe ich es auch bei Game of Thrones sogar gemacht, habe es jetzt beendet. Du bist das durch? Ist extra nicht hier in den Empfehlungen gelandet. Ja, exakt bei mir auch. Da kann ich auch, wer mich ein bisschen upragen sehen will über Game of Thrones, empfehle ich unser unseren Kino Plus Channel auf YouTube und da dann das Recap 2 Stunden lang ragen wir ein bisschen ab und ich habe mich echt ausgelassen über die 8. Staffel, bin echt derbe enttäuscht. Und es ist einfach so viel dumme Scheiße passiert, möchte ich an der Stelle nur mal sagen, wer das hören will, kann das sagen. Oder auch nicht passiert. Oder auch nicht passiert. Ja. Also wenn wir schon bei Serienempfehlungen sind, ich gucke gerade, das kann man leicht wegschauen. Das habe ich auch irgendwie ziemlich spät erst angefangen, obwohl es eigentlich Seinfeld-Bezug hat, weil Julia Louis-Dreyfus damit spielt. Veep habe ich jetzt angefangen zu schauen, bin jetzt so Mitte der 2. Staffel, das ist eigentlich ganz lustig. Also ist lange mal wieder eine Serie, die lustig sein soll und die es in großen Teilen noch ist. Die läuft wo, auf Netflix oder was? Sky. Ich muss leider auch sagen, Sky iTunes US. So sagen wir immer. Weil es gibt ja auch Leute, die wissen, wo man sonst auch sowas herkriegt. Also. Genau, iTunes US Store ja. Kriegst du es. Ja, guck an. Zum Beispiel. Ja, okay. Hau ich dann ansonsten, auch noch. Ansonsten wollte ich eigentlich Money in the Bank empfehlen, tue ich aber auf gar keinen Fall. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Lass es sein. Also. Ich sage, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und 30 Minuten und es kam mir schon vor wie 2 Stunden. Da ist nichts passiert. Da ist schon was passiert, aber nur Bullshit, ganz ehrlich. Marvin und ich waren ja bei WrestleMania und haben gedacht, na, vielleicht. Aber ich hätte es schon nach dem Raw after WrestleMania wissen müssen, dass die keinen Bock mehr haben, geile Stories zu erzählen. Und das ist jetzt auf die Spitze getrieben worden. Du hast jetzt das Gefühl, die machen das sogar extra, weil die wissen, dass die Fans sich darüber aufregen. Ja. Ich bin gespannt. Das kann ich vielleicht empfehlen, weil wir werden wahrscheinlich dazwischen nicht mehr aufnehmen. Jetzt am 25. Gibt es die neue Wrestling-Promotion AEW von Cody Rhodes und den Young Bucks. Das hat Marvin letzte Woche schon erzählt. Sehr gut. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass die der WWE ein bisschen Feuer unterm Arsch machen, was modernes Storytelling und Wrestling und Charaktere und sonst irgendwas, dass die den wirklich mal irgendwie, genau wie die WCW damals, dass sie die wieder zur Höchstleistung treiben, weil was momentan die WWE anbietet, kann man sich wirklich nicht angucken. Das ist wirklich eine Frechheit. Hm. Naja. Gut, dann habt ihr was zum Hören, zum Gucken. Ihr könnt einen kleinen Ausflug am Sonntag ins Wahllokal machen. Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Und ganz wichtig, Karten klicken für 93 Live im Dezember in der Butch Cup. Ich gehöre zu den Glücklichen, die schon am 15. Juni in Frankfurt zur Sommerschau dürfen. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Ich bin so ein bisschen zwischen freudiger Erwartung und leicht verängstigt, was da an Bühnenshow passiert. Mal sehen. Da geht's dir nicht anders als uns selber. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst wahrscheinlich schon, was passiert, aber ich vermute mal nach deiner Aussage, dass ihr noch keinen Plan habt, was passiert. Wir treffen uns jetzt am Samstag, okay? Das ist immerhin 2 Wochen vorher. Aber war nicht der Plan für Samstag, dass ihr trinken geht? Abends dann. Wir treffen uns. Ah, ich verstehe. Okay. Wir haben 8 Stunden Zeit, das sollten wir schaffen, diese Live-Show auf die Beine zu stellen. Genau. Weil es sind ja auch nur 2 Stunden, also das ist für uns ja eine kurze 93-Folge, also da sind wir eigentlich normalerweise erst mit der Begrüßung fertig, dann gehen die Leute schon wieder nach Hause. Ja, wichtig ist nur, es müssen Maskottchen drin vorkommen, Butter und der Rammler, das wären meine Wünsche. Ich glaube, das wird auch alles erfüllt, René. Hervorragend, dann freue ich mich umso mehr. Und der Terrorstorch Ronny. Ist live zugeschaltet. Das kann ich auch empfehlen. Die letzten 15 Minuten der letzten 93-Folge waren sehr, sehr lustig. Die habe ich mir sogar selber noch 2-mal angehört, als wir die Story von dem Storch erzählt haben, der sehr, sehr aggressiv in dieses Dorf da gekommen ist und da alles kaputt macht und was weiß ich, die Kirchengläser alles zerschlägt und Leute beim Biertrinken die Gläser aus der Hand reißt und glaube ich letztens sogar auf dem Balkon stand und dem die Tür eingetreten hat, weil er sein eigenes Spiegelbild gesehen hat. Und wo dann ein Ornithologe zu Wort kam mit den fachkundigen Worten, wir vermuten, dass dieser Storch verhaltensgestört ist. Bravo, bravo, bravo. Da hat sich das lange Studium sehr, sehr gelohnt. Also, ja, wie ihr kennt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das behandeln wir dort ausführlich. Ich muss mittlerweile sehr aufpassen, wenn ich 93 in der Öffentlichkeit höre. Es führt immer zu so ungewollten Lachanfällen. Die Leute gucken mich immer so ein bisschen komisch an. Das ist schwierig. Das ist stark. Also, gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu und gehen in eine kleine Sommerpause. Vielleicht schaffen wir noch die ein oder andere Folge dazwischen, aber wir brauchen jetzt auch erstmal so ein bisschen Fußballerholung. Und wie ihr ja gerade gehört habt, es gibt adäquates Alternativprogramm in den nächsten Wochen und Tagen. Etienne, vielen Dank, dass du dir trotz Kindergeburtstags nach Wehen die Zeit heute Abend genommen hast, hier mit uns über die Eintracht zu reden. Gerne, gerne, immer wieder gerne und es das war das Spannendste heute, was ich gemacht habe. Kannst du so jetzt nicht sagen, Mensch. Ja, wieso, die Kinder sind jetzt wahrscheinlich im Bett, die hören die das sind nicht. Sind im Bett, sie verstehen das doch gar nicht. Viel zu klein und doof. Großartig. Ja, dann nochmal vielen Dank an alle, die uns in dieser Saison so fleißig unterstützt haben. Ich gucke mal, dass ich da mal noch eine Liste zusammentrage und dann werde ich die mal noch irgendwie schriftlich verarbeiten. Es hat uns sehr, sehr gefreut, die ganze Unterstützung, die wir bekommen haben, sei es jetzt über Auphonic, Guthaben, Spenden, die per PayPal oder Überweisung gekommen sind, Dinge, die ihr über unseren Amazon-Link eingekauft habt, die vielen Kommentare, die langen E-Mails, die ihr uns geschrieben habt, wenn ihr auf Twitter nachgefragt habt, wo denn die neue Sendung bleibt, das ist alles grandios, viel Feedback und viel Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür, es ist immer wieder großartig und ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen, Basti, Marvin, Dennis, Alex, das mindestens genauso wiedergeben. Und ja, wie gesagt, wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause, von daher kleine Träne im Auge, aber wir kommen bald wieder und wünschen euch bis dahin eine erholsame, Bundesliga-freie Zeit. Macht euch alle gut aus und vielen Dank für alles. Also genau, auf jeden Fall. War ein geiles Jahr, auch mit dir, René, mit dir, Dennis. Etienne war es jetzt nicht so oft dabei. Hey, wir haben uns immer im Stadion gesehen, Alter. Ach, guck an, da erinnere ich mich sogar noch dunkel dran. Ich habe zumindest ein Bild. Dunkel. Ja, und Marvin so auch und Alex und alle, die wir hier zu Gast hatten. Es war wirklich wieder mal eine aufregende Saison. Hatten wir natürlich auch schon mit Kovac diese aufregende Saison. Aber das war eine angenehm aufregende Saison auch hier mit euch. Und ja, wir sehen uns also ja schön, sowieso schöne bald. Schöne Therapiesitzung hier, muss man wirklich genau, sagen. Genau, eben. Das also hilft auch immer, das so ein bisschen hilft. Einzuordnen. Ja, das stimmt. Es kann ich nur anstrengender nur werden im nächsten Jahr. Ich werde jetzt nur das Problem haben, wenn ich nachher nach dem Porn-Podcast schaue, das wirklich zu erklären und ich muss wahrscheinlich meinen Verlauf dann nochmal ändern und löschen, denn kein Mensch glaubt mir, dass es nicht immer etwas Seriöses halt. Wie viele Beziehungen hast du mit dieser Namensfindung zerstört? So, ja, ja, das hast du nach dem Podcast gesucht, ja, ja, ja. Gut. Gut, dann machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche, eine schöne kleine Sommerpause und wir sind in Bälde wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut.